Dropkick Drama 174. Schon wieder sitze ich hier vor meinem Mikro. Heute allerdings mit einem ganz besonderen Special Guest. Und weil ich so erfinderisch bin, darf der sich heute erstmal selber vorstellen. Ja, hallo liebe Hörer, also mein Name ist Hirse vielleicht. Kennt ihr mich schon aus Facebook? Und ihr könnt mich auch gern Matthias nennen. Und ich bin hier beim guten Mirko eingeladen worden. Ja, korrekt. Ich werde das Matthias auch dankend annehmen. Der andere Name, der ist mir doch etwas zu, ich weiß nicht, bayerisch und fern. Na, dann musst du mal nach Bayern fahren. Ja, ich weiß nicht, das ist ja so ganz komisch für uns Niedersachsener. Naja, wir sind auf jeden Fall heute wieder da. Der Tag war lang, es ist anstrengend. Das Mikro ist viel zu leise, deshalb muss ich heute ein bisschen schreien. Aber wir haben WrestleMania gesehen. Nicht alle haben es ganz geschafft. Die Technik. Die Technik. Ja. Also wenn irgendjemand da draußen mir einen neuen Computer kaufen möchte, dann kann ich WrestleMania ganz angucken. Ja, könnte dann nochmal funktionieren. Naja, auf jeden Fall, ich habe es ausnahmsweise sogar ganz gesehen. Ich bin nicht eingeschlafen. Nein, es war sehr spannend bis zum Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war mir den Event über nicht so ganz sicher, ob ich wirklich zufrieden sein sollte, aber ich bin am Ende dann doch froh ins Bett gegangen für eine Stunde. Bin aufgestanden, dachte ich, ich falle gleich zusammen, aber so langsam geht's. Also ich bin jetzt wieder topfit und wir können ja jetzt eine spaßige Stunde miteinander verbringen, es sei denn, meine Stimme versagt. Ja, also ist der Mirko so in Undertaker-Shape? Undertaker-Shape? Ich habe recht lange Haare, muss ich sagen. Aber der Undertaker, der sah schon recht aggressiv aus, oder? Das sah richtig, richtig mies aus. Aber es passte verdammt gut zu dem Match. So, lass uns mal anfangen, ohne hier jetzt groß hin und her zu reden. Du bestimmst es. Ja, das ist das Schöne dran. Ja, jetzt mögen sich noch manche Leute fragen, warum ich den Matthias überhaupt eingeladen habe. Grund ist natürlich, ich habe mir keine Notizen gemacht. Er hat's aber und das ist natürlich nicht ganz schlecht zur Unterstützung. Außerdem sind heute ja noch die Erinnerungen da. So, hast du die Pre-Show gesehen? Also die Pre-Show mit dem Match? Yeah. Hast du? Ja. Oh, cool. Das Tolle war ja, in Deutschland auf Sky wurde die Pre-Show in der Art nicht übertragen und im Internet auf www.com gab es diesen netten Hinweis, den wir auch auf YouTube gerne sehen, von wegen in ihrem Land nicht verfügbar. Ich habe es trotzdem gesehen, man kann da ja drumherum gehen. Ja, WWE Tag Team Championship Triple Threat Tag Team Match. Ja, normalerweise läuft so ein Match ja mit Abtecken und so, aber ehrlich gesagt war da ziemliches Chaos teilweise. Ja. Primo Epico gegen die Usos, gegen Justin, Gabriel und Tyson Kidd. Das Match. Was war denn dein Tipp? Och du, wenn ich das noch wüsste, dann muss ich erstmal ganz kurz den Editor öffnen. Vorbereitung pur. Ja, was denn? Du hast auch die Notizen. So, hier sind sie. Geht ja alles schnell hier. Oh, ich habe auf die Usos getippt. Das ist ja schon mal hervorragend. Thomas hat auf Primo und Epico getippt. Ja, das ist ja klasse. Da geht ja gut los. Ich kann direkt mal auswerten. Ich hatte während WrestleMania schon so ein Gefühl von wegen, das ging ja voll daneben. Deshalb habe ich gar nicht erst angefangen, irgendwas auszuwerten. So, Mirko, Thomas. Etwas, was sonst gerne vergessen wird? Also ich habe auf die Usos getippt. Okay, dann packe ich dich da auch noch hinzu. Ausnahmsweise mit H. Usos, also bekommt Thomas einen Strich, denn Epico Primo konnten den Titel behalten. Das Match ging nur 5 Minuten 6, aber ich muss sagen, das war technisch wirklich sehr, sehr schön. Das ging Non-Stop-Action, das war eigentlich so, ich hatte das nach WrestleMania, dachte ich, ich muss zugeben, ich habe die Pre-Show nach WrestleMania gesehen, weil ich dann davor nicht mehr so schnell realisiert hatte, dass ich das ja ganz schnell umgehen könnte mit dem Proxy und so weiter. Ich habe es mir gerade noch angeguckt. Ich dachte nach WrestleMania, nach dem Hauptevent, dachte ich so von wegen, da fehlte ja so ein bisschen dieses High-Flying. Das war nirgendwo so richtig vorhanden, so teilweise. Es gab kein Money in the Bank Match. Ich dachte vor allem bei dem 12-Mann-Tag-Team-Match war mein Gedanke so von wegen, wir brauchen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Money in the Bank, weil das war wirklich so, ja, nicht so unbedingt der Knaller. Ja, da kommen wir aber später doch noch zu. Genau. Das Match auf jeden Fall, das war toll. Nonstop. Und es gab eine Sektion, ganz vorne, diese Sektion, die ersten Reihen da. eigentlich alle, die so auf dem Boden saßen, direkt da im Blick die Kamera. Das waren alles richtig gute Hardcore-Wrestling-Fans. Die haben auch bei jedem guten Manöver geklatscht. Die haben dann ja später auch noch einige schöne Chants gebracht und so weiter. Mhm. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich weiß nicht, also das Match ging nur kurz, aber wie viele Sterne würdest du sowas geben? Der Pre-Show, den Match, oder? Ja, genau, Pre-Show-Match. Von wie vielen Sternen? 5. 3,5. Okay, 3,5 von dir. Ja, ich stark drüber nachgedacht. Es ging nur sehr kurz. Ich würde wohl 3 geben, weil es wirklich gut war. 2/3 bis 3. Ja, das war das. Ansonsten habe ich die Pre-Show nicht weitergeguckt, denn das ist ja sonst eh nur Werbematerial. Ja. Dann ging es weiter. Lilian Garcia hat dieses Jahr America the Beautiful gesungen, was zugegebenermaßen sehr gut war. Ansprachentechnisch hat sich ja jetzt gerne immer mal wieder versehen, aber singen kann sie ja. Ja, wir haben beide auf Deutsch geguckt. Ja. Dementsprechend kann ich da jetzt nichts weiter zu sagen. Ich kann mir nur vorstellen, Michael Cole war wahrscheinlich ziemlich schrecklich teilweise. Auf jeden Fall kam noch später dann noch Jim Ross und ich werde es heute nochmal auf Englisch gucken. Also den ersten Teil habe ich schon auf Englisch geguckt, aber da war jetzt nichts Besonderes eigentlich. Nee, da war Jim Ross ja auch noch nicht da, der kam ja interessanterweise ja später. Ich weiß nicht genau, was das sollte, ob der irgendwie zu spät eingeflogen wurde oder irgendwie sowas. Ich weiß nein, das erkläre ich dir später noch. Ah, gut. Das wird jetzt markiert. Nichts mitbekommen. Das wurde wahrscheinlich nur unter den englischen Kommentatoren gesagt, ne? Naja. Ja. Was mir auffiel, interessant, ich dachte am Anfang, dachte ich so, der Carsten Schäfer, der verliert gleich seine Stimme, der klingt ja voll heiser und dann war er auf einmal weg und später war er wieder da. Also die deutschen Kommentatoren, die machen das auch so, dass sie die Matches so abwechselnd moderieren. Wann war der dann, in welchem Match war der dann wieder da? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, Carsten Schäfer hat immer die wichtigeren Matches kommentiert, der war zwischendurch, der hat anfangs gemacht, dann war er recht schnell weg und dann hat er zu den späteren wichtigeren, ich glaube ab Hell in a Cell oder so, war er wieder da. Oh, habe ich gar nicht versehe, weil da war nämlich noch ein so ein, hin und wieder wurden ja mal eingeblendet, wie die heißen, und da war ein so ein komischer Name, den ich noch nie gelesen hatte. Naja. So, World Heavyweight Championship Match als erstes. Leider. Wie das zu erwarten? Ja, ich würde jetzt gleich mal leider sagen. Ich finde, das Match ist da ganz gut platziert, immer. Ja, das schon. Das ist ja jetzt nicht das Schlimme. Ach so. Ja, mhm. Das Match, ja, was soll man sagen? Das Match, Daniel Bryan, also die Ringglocke hat geläutet, Daniel Bryan küsst noch AJ am Ring abrum, wie das ja jetzt immer so ist, dreht sich um, läuft in den Bro-Kick von Sheamus, wird gecovert und nach 18 Sekunden ist das Match vorbei und wir haben einen neuen World Heavyweight Champion. Ja, 18 Sekunden, eigentlich hat ja die WWE geplant, den Rekord bei WrestleMania für die schnellste Niederlage zu brechen. Genau, man hat es aber doch gelesen bei Kane und Chavo gelassen, ja, glücklicherweise. Ja, und es war von langer Hand geplant. Es war schon immer so geplant, Backstage, wie offiziell immer wieder versucht haben, mehr Zeit rauszuhauen. Naja, 18 Sekunden konnten sie erbringen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich habe natürlich direkt wieder auf Daniel Bryan getippt, Thomas auf Sheamus, hervorragend. Was hast du getippt? Sheamus. Mit Hoffnung auf Bryan. Und mit Hoffnung auf längeres Match. Ja, ich tippe immer so. Das ist ganz mies. Ich kann TNA besser tippen. Okay. Mit meinem kranken Kopf. Naja, ich was? Ich schau TNA nur. Ich tippe nicht. Nee, ich schau's ja nicht mal. Ich tipp's auch nicht mehr. Nein, das habe ich schon längstens gelassen. Brauchst du keine Pay-Per-Views tippen? Die TV-Shows. Der Pay-Per-View wird aufgebaut, um auf die TV-Shows weiterzuleiten. Ja, das ist wirklich leider so. Mhm. Weil TNA immer auch Sachen für die TV-Shows dann ankündigt, so Matches. Ne? Das finde ich ganz interessant. Das macht die WWE ja geringfügig, aber man muss dann schon sehr viel lesen, um da irgendwie rausfinden, was angekündigt ist für die Show und so weiter. Aber TNA macht das ja wie ein Pay-Per-View richtig. Also die sind noch in der Zeit stecken geblieben, wo früher ja, ich weiß nicht, jede Woche oder so ein Pay-Per-View war. Ja, das gab's auch mal bei TNA. Die Anfänge. So. Leider nie gesehen. Dann ging. Ja, hast du noch irgendwas zu dem ersten Match zu sagen? Ich meine, man kann das jetzt schlecht bewerten. Ich würde sagen, vielleicht noch ein Feldstern. Aber das auch höchstens. Naja. Darf man bei dir Sachen wie Scheiße sagen? Ja, du, wenn wir alleine sind, auf jeden Fall. Weil ich habe mir ja hier sehr viel notiert und es steht nur Scheiße Ausrufezeichen da. Ja, das ist ja viel. Da muss man dich schon mal loben. Naja, man könnte jetzt auch sagen, der Bro-Kick, der war hervorragend ausgeführt und Daniel Bryan hat sich im richtigen Moment umgedreht und so. Also das war schon alles ganz okay geplant. Ich meine, es war von langer Hand geplant. Also die paar Szenen, die konnte man durchaus durchspielen. Naja, Problem war, man hätte das Ende sehr gerne so bringen können. Man hätte einfach nur irgendwie 10 Minuten vorher Wrestling zeigen müssen. Mehr hätte auch gar nicht drin sein müssen. Dann hätte das auch durchaus ernst gewirkt. So war das nix. Wenn jetzt Sheamus einen Bro-Kick dann braucht und Daniel Bryan zum Beispiel die ganze Zeit auf ihn einschlagen würde, hätte ich es besser gefunden. So als wie Überraschung. Genau. Ja. Ja, Sheamus liegt da halt zusammengeschlagen, Daniel Bryan dreht sich um und küsst AJ zwischendurch im Match nochmal und dreht sich dann um und läuft da rein, irgendwie nach 10 Minuten. Top, dann wirkt das ernst, dann freuen sich die Leute über den Titelgewinn, so war da jetzt nicht allzu viel. Wobei ich sagen muss, das Publikum war überraschend gut. Größtenteils. Nicht immer, aber an einigen Stellen, also doch ganz gut gewesen. Ja, das schon. Gab schlechtere. Ja, man muss ja sagen, bei den großen Stadien ist das ja immer so eine Sache, ob da die Rufe und Sachen immer so ein bisschen verheilen, aber es ging diesmal. Besser als die NXT-Leute. Schon mal NXT gesehen? Ich hab's bis zur dritten Staffel gesehen. Ich fand die Frauenstaffel ganz hervorragend und dann haben wir aufgehört. Kannst du nicht einfach aufhören? Ja, das ist so schrecklich. Komm, wirklich. Und was ist schrecklich? Ja, die ganze Serie an sich. Nein, schon nicht schrecklich. Also ich muss sagen, also wenn nochmal so eine Frauenstaffel kommt, ich glaube, die würde ich mir nochmal angucken, weil die war wirklich so schrecklich, dass sie schon wieder unterhaltsam war. Ja, ich fand die erste am besten. Ja, das stimmt. Obwohl die jetzt auch nicht schlecht ist, aber so tolle Zuschauerreaktion, wenn zum Beispiel Huniko reinkommt, bekommt er die gleiche Reaktion wie der Publikumsliebling Derek Bateman. Ja, das ist alles reingeschnitten, ne? Da ist ja nichts mehr live. Nee, da ist eben nichts reingeschnitten. Da wo es mal sein dürfte. Null Reaktionen. Nicht mal mehr die Arbeit macht sich die WWE mit der Sendung. Nein. Das war Wahnsinn. Müssen alle zu Hause klatschen. Damit das Feeling aufkommt. Das ist echt der Wahnsinn. Du stiftest mich gerade an, den Spaß nochmal zu gucken. Ja. Ich werde mir das auch mal hier irgendwo dick auf meinem Zettel notieren. NXT gucken. Sehr gut. Was gibt's denn noch zu sagen? Eigentlich nicht zu dem Match. Okay. Doch, ich hätte noch was. Ja, bitte. Scheiße. Sehr gut. Das passt alles zusammen. Ja. Also ich finde halt... Ja, mach ruhig. Also ich finde, das ist schon ein bisschen, dass man Daniel Bryan schon Respekt zollen sollte für das, was er macht, aber hat man halt hier nicht getan. Hat man auch gesehen, dass sich viele die halt Daniel Bryan schon von Ring of Honor kennen, die haben sich halt auch drüber aufgeregt. Ja, definitiv. Man muss sich das auch mal vorstellen. Die beiden, die hatten ein US-Title-Match letztes Jahr, was dann von der Card gestrichen wurde und da in die Free-Show gesendet wurde. Daraus wurde eine Battle Royale, wo keiner der beiden irgendwas gewonnen hat und im nächsten Jahr... Er hat dann auch gewonnen. War der Sheamus oder Bryan US-Champ? Nee, die Battle Royale, die hatte... Great Kali oder Yoshi Tatsu gewonnen. Tatsu war es, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Das ist ja auf jeden Fall ganz schrecklich. Und im nächsten Jahr setzt man das Match schon um einen Titel höher fest und dann kriegen die 18 Sekunden. Das ist schon schrecklich. Ja. Eigentlich war doch die Gerüchte im Internet, dass Punk gegen Jericho als erstes raus darf. Ja, ich habe das auch ein paar Mal gelesen, aber ich habe es ehrlich gesagt nie geglaubt. Ich war mir eigentlich relativ sicher von Anfang an. Das hat für mich auch den meisten Sinn gemacht. Dass Sheamus und Bryan rauskommen als erstes, aber halt mit mehr Matchzeit. Ja, vor allem sowas packt man auch nicht in den Opener. Man macht keinen 18-Sekunden-Match in Opener. Wieso, der Opener war doch das Tag-Team-Match für die Ja, Fans das. in der Halle. Ja, gut, aber das hat ja kaum jemand gesehen. Oder so, ich weiß es nicht. Ich fühlte mich leicht verarscht von der WWE, als da stand, von wegen in ihrem Land nicht verfügbar. Und Ja, dann war wird es auf Sky noch nicht mal gezeigt. bei mir stand da, das Video ist nicht verfügbar und unten steht live. Jetzt denke ich mir auch. Ja, dann habe ich den Proxy angeschaltet und dann ist es gegangen. Hast du auf YouTube ausprobiert? Das ist ja noch besser. Ich habe es zugegebenermaßen nicht mal auf YouTube gefunden. Weil wenn ich bei WWE auf euch aber WWE geguckt auf WWE.com und habe dann bei YouTube darüber geklickt auf den Link, dann kam mir der olle Kanal und ich habe da nichts gefunden. Ja, auf dem Kanal kommt's live. Okay. Ja, ich habe es nicht gefunden, ich war zu blöd. Weiß zwar nicht, wie das geht mit YouTube Live. Ja, ich denke mal, das können größere Unternehmen. Wir kleinen armen Leute können das wohl nicht. So, lass uns mal weitermachen. Wir haben zwar heute alle Zeit der Welt, aber man muss ja nicht übertreiben. Wobei es mich nicht stören würde. Meine Stimme wäre wahrscheinlich weg. Was mir aber noch aufgefallen ist am Anfang, also es war erst noch verdammt hell. Es hat ja zum Glück nicht geregnet. Es hat ja einen Tag vorher hier in Miami hat es ja noch richtig ordentlich geregnet und es gab jetzt irgendwie Meldungen von Regen, Sturmböen, sogar Gewitter und so weiter. Aber kein einziger Regentropfen. Der Himmel war relativ blau. Ja. Und es ist dann sehr schnell dunkel geworden. Und ich dachte anfangs, das ist so extremst dunkel da im Ring. Da waren keine Lichter an. Und ich dachte schon, hoffentlich hat die WWE sich da nicht irgendwie vertan. Und da gibt es jetzt schon wieder Probleme oder so. Bei welchem Match genau dachtest du das? Ja, das dachte ich die ganze Anfangszeit lang, wo es dunkler wurde, aber kein Licht anging. Also Und später hat man ja diese große LED-Leinwand, die wirklich eine war, die ja um diesen Käfig herum gebaut wurde, hat man wieder angeschaltet, so als Lichtquelle mehr oder weniger auch. Und da wurde es dann richtig schön hell. Also mir war es ehrlich gesagt beim ersten Match schon ein bisschen zu hell. Ja, beim ersten war es noch zu hell, Also. weil es da noch hell war. Und dann wurde es halt so dunkel und machte kein Licht an. Naja, ist auch egal. Ist nicht so wichtig. Singles-Match. Kane gegen Randy Orton. Da dachte ich dann auch wieder, okay, erst 18 Sekunden und dann bringt man direkt sowas. Ist das so gut gelegt? Vor allem Big Red Monster Kane direkt in der Helle mit dem Feuer und so, das bringt jetzt auch nicht so riesen den Rieseneffekt und so natürlich. Ja. Aber die beiden haben sich bemüht. Es war ein schönes Match, kann man nicht sagen. Ja, mir hat es schon gut gefallen. Ja, 10 Minuten Vielleicht ein 56. bisschen zu ortenlastig. Weil Orten doch die meiste Zeit fast nur was gezeigt hat. Ja, das stimmt. Es gab immer wieder so kurze Abwechslungen. Ich weiß, so anfangs hat Kane einige Sachen gezeigt, immer mal gerne einen Dropkick und die Reaktionen in diesem Match waren auch recht gut, muss man sagen. Das war so der eigentliche Opener für die Fans. Oder für uns, wer weiß. Und ja, war natürlich nicht technisch hervorragend, aber die haben sich schon sehr, sehr bemüht. Es war nicht reines Brawling und es gab schon ein paar schöne, ganz schöne Moves und so. Und ja, überraschender Sieger am Ende. Also es gab mehrere Chokeslams, glaube ich sogar. Es gab diesen einen, wo Randy Orton erst den RKO versuchte und dann irgendwie da in den Chokeslam reingelaufen ist, wo es dann nur bis zwei war. Und am Ende gab es dann den Chokeslam vom Ringseil und dann der Sieg für Kane. Also ein super Chokeslam. Genau. Das hat aber schon gut ausgesehen, aber ich habe mir echt erst gedacht, dass hier kein Orton raufen und dann hat sich ja Orton so komisch in der Luft gedreht. Jetzt habe ich gedacht, dass wieder RKO. Ja, vor allem Randy Orton ist ja auch an der total falschen Seite hochgegangen, ne? Das Ich ist, glaube schon. ja, der ist links hochgegangen, aber er müsste eigentlich rechts. Oder andersrum. Also, ja. Der ist rechts hochgegangen. Ich meine, Glaube ich hat. er ist links hochgegangen und müsste rechts hochgehen für so ein. Nein, also Köln hat ihn mit der rechten Hand gechokeslammt. Ja, genau, weil Randy links hochgegangen ist. Aber er Kann hätte das rechts sein? hochgegangen. Weil irgendwie war Ja, mir er ist das. rechts gefallen. Irgendwie war mir das aufgefallen, dass da irgendwas verkehrt ist. Er hat auch nicht unbedingt so toll ausgesehen, weil Köln auch so komisch aufgekommen ist. Ja, Kane kann nicht springen, der rollt sich immer so komisch ab. Es gab die Clothesline von der Ecke gar nicht, das ist schade. So, was habe ich denn getippt? Ich habe natürlich Randy Ja, auch. Orton getippt. Ja, Du glaub auch? schon. Du auch? Ja. Okay. Aber ich find's gut, dass man keinen gewinnen lässt. Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich weiß nur nicht, was man da jetzt will. Also die Storyline wird dann wohl noch weitergeführt. Irgendwie ein schönes Hardcore-Match bei Extreme Rules oder so. Ja, dann verbrennt sich Orton und das war's dann. Verbrennt Der verbrennt sich dann irgendwo. Ja, ich weiß nicht, Randy Orton kann man aus der Storyline eigentlich nicht als Verlierer rausschicken. Ja, der oder pendelt. Es kommt JR wieder. JR und dann Inferno-Match mit Ken und dann brennt JR wieder. Ich weiß nicht, das, Randy Orton, der pendelt momentan irgendwie so zwischendurch. Der hat keine richtige Storyline, der steht nicht weiter oben. Das ist sehr seltsam und sehr, sehr selten für ihn. Ja, weil er den Hate nicht embraced. Nicht so richtig. Ja, sollen dann jetzt alle so Hass-Leute werden in der WWE? Das funktioniert doch nicht. Und dann kommt Ken zu Hornswoggle. Und dann muss der auch den Hass embracen. Ja, Hornswoggle, der liegt ja jetzt, glaube ich, immer noch da tot am Ringboden, nachdem der von Mark Henry wieder weggeschmissen wurde. Ne? Da kam nichts mehr von, ne? Das fand ich klasse. Ja. Bei den kleinen Kindern, die zeigen, wie Mark Henry Hornswoggle auf den Boden ballert, zeigen das auch nochmal in der Wiederholung, aber sonst zeigen sie nichts mehr. Der ist wieder unter den Ring gekommen. Ja, der wurde da reingeschoben. Ja, ihr Krankenwagen unterm Ring oder so. was gibst du denn, Matt? 4 Punkte. Okay, ich gebe dem 3,5 Sterne. Also im Vergleich zum Sheamus gegen Bryan schon ein deutlicher Aufstieg. Klar, man muss sich natürlich die großen Punkte übrig lassen, also die großen Sterne. Ja. Oh, es gibt noch was. Ein Backstage-Segment. Ja, da hast du es auch gesehen? Ich habe alles gesehen, aber ich habe es ja nicht stehen. Also Santino Marella, Mick Foley und Keith Colburn kenne ich zwar nicht von der Serie Deadliest Catch. Also sie haben Hummer gegessen und dann sprechen sie so. Anschließend kommt halt Mick Foley mit Mr. Socker auf den Tisch und Santino mit der Cobra. Dann streichen sie um den Hummer. kann jetzt gut sein, ich weiß nicht mehr. Und dann kommt Ron Simmons und sagt sein Damn! Genau. Ja, das war der Kerl, der spielt wohl in so einer Hochseefischerei-Serie mit. Ich weiß jetzt auch nicht, wo da der Zusammenhang war. Und man wollte wohl letztlich irgendwie nur irgendwie ein bisschen Werbung, Geld und so hier einbringen. Es war an sich ganz nett. Es stört mich immer so ein bisschen, dass die deutschen Kommentatoren da dann immer so zwischenlabern müssen. Bei solchen Segmenten ist das etwas störend. Ja. War aber jetzt nicht von großer Bedeutung. Nee. Was mir übrigens dieses Jahr gefehlt hat bei WrestleMania, dieses eine witzige Backstage-Segment, wo ganz viele Legenden zusammenkommen und ganz viel Quatsch machen. Das gibt's sonst eigentlich jedes Jahr seit einigen Jahren, das fehlte dieses Jahr. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Da weiß ich noch ganz genau. Die letzten Jahre haben die irgendwie immer getanzt oder so. Das fand ich immer ganz hervorragend. Das kam aber immer relativ zum Anfang, das habe ich dieses Jahr vermisst. Bei NXT haben sie auch getanzt in der Frauenstaffel. Ja, da kann ich mich ehrlich gesagt auch noch ziemlich gut dran erinnern, du. Da waren Goldust, Dusty Rhodes und Tatanka, glaube ich, auch noch, ja. Achso, naja, die kann ich mich jetzt sicher erinnern. Ich kann mich an AJ erinnern, die hat mit, wie heißt der nochmal, der nette Ansager. Ich habe den Namen vergessen, weil er nur noch so selten was sagt. Tony Jim. Ja, genau. Hat er doch mit ihm getanzt. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich glaube schon. Ich habe es noch lebhaft vor den Augen. Und dann kommt Michael Cole und macht seinen Robot Dance. Ja, genau, mit Caitlin. Aha. So. Du fängst an, ins Mikro zu pusten, lieber. Warte. Besser so? Ja, denke ich mal. So. Weiter geht's. Mhm. Man hat das ganz nett gemacht. Man hat erstmal so die Matches, die nicht ganz so wichtig waren, oder die nicht so viel versprachen, wie man es auch ausdrücken will, an den Anfang gepackt. Das ist natürlich sehr gut. Intercontinental Championship Match. Ja, und vorher noch ein schönes Video von Cody Rhodes über Big Show. Genau, man hat nochmal eine kleine Zusammenfassung der aller peinlicher Momente in einem Video-Package gesehen. Das war aber echt ein tolles Video, finde ich. Es war toll gemacht, ja, das muss man wirklich sagen. Also die WWE kann das. Video-Packages ist etwas, ich glaube, das ist das Beste, was die WWE kann. Ja, dann geht's schon los mit WrestleMania, Baby. Ja, WrestleMania 29 wäre, aber die kam auch des Öfteren. Und dann kam dieses nette Gewinnspiel von wegen Texten sie doch dies und dies oder machen sie unter www.com und ich dachte schon, oh, supi, kannst ja auch mal gehen. Und dann kam diese Meldung ganz klein von wegen geht nur für Leute in USA und Kanada, Quebec mit eingeschlossen. Oh. Ja, dachte ich auch. Naja. Dann? Irgendwas loswerden. Ich weiß es nicht mehr. So, Big Show gegen Cody Rhodes, ein Match, das nur darauf designt wurde, dass Big Show Cody Rhodes fertig machen kann. Und ja, also Cody Rhodes hatte also natürlich so ein paar Chancen, Ja, aber das sah auch ganz gut aus. ja, muss man auch Wie machen. Ich meine. er den Disaster Kick zweimal gezeigt hat, da hat er dann Big Show so getroffen, dass sich der irgendwie gedreht hat und Cody Rhodes um ihn rumlaufen musste und Big Show ihn Ja, schief genau. sagt. Der sieht Das immer ganz war toll aus, der Kick. Der sieht hervorragend aus, auch vor allem, wenn der gegen größere Leute gezeigt wird. vor allem, wenn die dann ihren Sabber freien Lauf lassen. Ich weiß nicht, das Match, das war irgendwie. Es zog sich in die Länge. Nee, das Nein, würde ich nicht gar in die nicht Länge, sagen. aber. Das Match ging 5 Minuten 19, das würde ich jetzt nicht sagen. Das war schon von der Länge gut. Und man merkt, finde ich, bei diesen kürzeren Matches, da merkt man auch sehr, sehr gut, dass die zwei Leute das wirklich durchgesprochen haben. Also dieses Match, das war auch mehr oder weniger nonstop. Da kam Move nach Move, da hat man gemerkt, da haben sich zwei Leute vorbereitet. Hat man auch gesehen, wie Big Show da den Splash, weißt du das noch, wie dann Cody Rhodes von der Ringecke raus ist? Den Splash, wo er so geschrien hat. Wo Big Show ihn mit dem Schulter da mit der Schulter so getroffen hat. Nein, Big Show wollte Cody Rhodes in der Ringecke plätten, Ah, genau, er ist aber dagegen gelaufen. genau. Genau. Ja, und ja, genau, da hat dann vorhin beim Irish Whip hat Big Show auch noch mit Cody Rhodes geredet. Also hat man schon gemerkt, dass die recht viel unter dem Match gesprochen haben. Ja. Wenn man hingeschaut hat, ganz genau, dann hat man gesehen, dass Big Show etwas gesagt hat, aber da kann man auch drüber hinwegschauen. Ja, das kann Geht man ja. gut. Das hab ich dann wohl. Ich war immer ein bisschen abgelenkt, muss ich zugeben. Dient einem besseren Match, wenn sie sich absprechen. Ja, natürlich. Man kann das natürlich auch vorher machen, was natürlich auch nicht verkehrt wäre, aber ich meine, das Match, das war gut durchgeplant. Da war jetzt nichts, was irgendwie zu viel gewesen wäre. Was auch schlimm wäre bei 5 Minuten 19. Und am Ende, ich überlege gerade, was die Abkürzung WMD eigentlich heißt. Die habe ich bei WrestleMania auch schon gehört. Also es war dennoch. Weapon of Mass Destruction. Also die Waffe der großen Zerstörung. Das ist, wenn man nicht immer SmackDown guckt, dann verpasst man sowas mal. Ich kenne es nur als den Knockout-Punch, muss ich sagen. Ja, wird auch so bezeichnet eigentlich. Ja, Weapons of Mass Destruction. Ich werde es mir merken. WMD klingt cool. Ach, 5 Minuten 19, ich habe dem Match 2, 3 Viertelsterne gegeben. Ja, da. Ich nehme das gleiche wie du. Okay. So, was hast du getippt? Cody Rhodes. Nee, wirklich? Okay. Big Show durch die Q. Okay. Aber halt, dass Cody Rhodes den Bing, Titel hält. bing, bing, dann darf ich einmal bei uns allen hinzufügen. Jetzt habe ich auch endlich mal einen Strich. Ich tippe immer ganz mies, aber überraschen tue ich mich jetzt nicht wirklich bei den Matches. Das ist irgendwie auch sehr fragwürdig. Und auf wen hättest du dich gefreut als Sieger? Ja, Cody Rhodes hätte ich klasse gefunden, aber dann wäre Big Show wirklich wie so ein absoluter Verlierer hier rausgegangen, weil der wird ja jetzt wirklich Woche nach Woche fertig gemacht. Das hätte man eigentlich gar nicht bringen können. Ja, und dann musst du wieder die Köln-Fehde starten, wo wir dann wieder einen so tollen Chokeslam Backstage bekommen, wo Köln dann den Chokeslam dann wieder an Big Show ansetzt. Weißt du, was ich meine? Das weiß ich. Hast du Also, das Match gesehen, aus dem die Szene ist? nein, nur die Szene. Ich meine, das ist entweder WrestleMania 18, oder, ja, entweder WrestleMania 17, 18 oder 2000 gewesen. Eins von, oder, ja, 2000 ist dann, glaube ich, 18. Das war ein Hardcore-Match Backstage. Das war sehr schön. Ja. Big Show, Kane und ich meine noch, dass Raven dabei war. Das war sehr witzig. Da gab es auch noch eine Szene, wo die auf diesem kleinen Wagen, wie die beim Golf, wie es wie beim Golf gibt, da rumgefahren sind und solche Sachen. Das war ein sehr schönes Match. Das war mehr so Comedy, aber sehr, sehr unterhaltsam. Müsste man sich mal angucken. So. Aber ich finde, das Video von Rhodes ist eigentlich echt das Beste Ah ja, an der ganzen jetzt Fehde. fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte. Die Video-Package von der WWE, die sind wirklich gut. Die kann man auch Leuten vorspielen, die gar nichts mit Wrestling am Hut haben. Und selbst die sagen dann, ist gut. Ist wirklich so. So, hast du noch irgendwelche Segmente dazwischen, zwischen dem nächsten hervorragenden 5-Sterne-Match? Ich wollte jetzt noch schnell was zu Big Show sagen. Ja, zeige her. Also, es freut mich schon für Big Show, weil ich finde schon, dass er es verdient hat, weil er legt sich so oft schon für andere hin, sieht man ja bei Mark Henry und Daniel Bryan, wo man halt den World Heavyweight Titelrun eigentlich nicht zählen darf, weil es eigentlich nur für die Fehde Show gegen Bryan genutzt wurde. Und gegen Jack Swagger hat es sich ja auch hingelegt. Ja, Also, also er hat es auf jeden Fall. Jetzt habe ich das wohl. Was hattest du gesagt? verdient. Ja, genau. Mann, immer diese Wörter. Er hat es auf jeden Fall verdient. Ich meine, als so Gigant und dann immer auf Reisen, das ist sehr, sehr anstrengend, das weiß man. Und ich meine, Big Show hat sich auch noch nie irgendeinen Mist erlaubt in der WWE. Solche Leute gibt es ja auch noch. Und es hat er auf jeden Fall verdient. Und es ist ja auch eine Aufwertung für den Titel, das muss man ja auch wirklich sagen. Ja, es wurde doch immer geredet, dass Cody Rhodes den Titel auch so weit aufgewertet hätte und er jetzt so weit oben steht. Ja, Findest du das auch? das war lange Zeit so. Ich muss allerdings leider sagen, und es ist wirklich leider, ich fand den Aufbau zu diesem Match wirklich interessant. Aber man muss leider, leider sagen, dass in all den Wochen Cody Rhodes nichts anderes gemacht hat, als rauszukommen, Videopackage zu zeigen und wieder wegzugehen. Und ich finde, und auch davor gab es auch lange nichts um den Titel. Also es war eine Zeit lang, da wurde der Titel wirklich aufgewertet, als dann auch der alte IC-Titel zurückgebracht wurde und so, aber es ist leider ein bisschen wieder verlaufen. Also, ich bin gar nicht der Meinung, dass Rhodes den Titel so groß aufgewertet hätte. Also, er hat ihm schon mehr Ansehen verliehen, auch durch die Designänderung, aber wenn man halt den Titel, eigentlich müsste ja er schon lange kein Champion mehr sein, glaube ich, weil die 30-Tage-Klausel mit dem Titel verteidigen, da weiß ich jetzt nicht, ob das für House-Shows auch gilt. Das glaube ich nicht. Ja, Aber Hausschuss ist eh so ein regelfreier Raum, da kann alles passieren, keinen interessiert's. und dann kommen auf einmal neue World Tag Teams Champions raus. Ja, das ist cool, das würde ich gerne auch mal live sehen. Oder als mal früher der Women's Title, ich glaube irgendwie, oder Divas Title, ich glaube, soweit war es da noch nicht, an, ich glaube, Mickie James gewechselt hat, weil der Ref irgendwie das Cover zu weit gezählt hat und dann auf einmal der Titel wechselte. Das ist natürlich auch ganz nett. Das war, glaube ich, diese kurze Zeit, in der WWE mal gesagt hat, die Referees wissen nicht, wer gewinnt, damit es interessanter wird. Und ja, sowas kam dann bei raus. Naja, es ist ja der alte IC-Titel, den Cody Rhodes wieder eingeführt hat, mit dem alten Design. Und man muss sagen, Cody Rhodes hat den Titel mehr oder weniger aufgewertet, weil der Titel überhaupt mal wieder in den Shows umkämpft und gezeigt wurde und so weiter, aktiv. Jetzt werde ich hier auch noch bei ICQ angeschrieben. bei Skype. Mach komisch. Four Roads war doch Ezekiel Jackson Champion, oder? Oh Gott, ja, das war schrecklich, oder? War das so? Ich glaube schon. Ja. Ja. Da ist der gute Mann bei WWE Superstars gewesen. Einer sehr tollen Show. Nein. Gut, dass er noch Nein sagt. Also ich fand die, ich habe die hin und wieder mal geguckt. Ich musste die ja mal eine Zeit lang gucken wegen Wrestling-Fieber, wobei dieses Zeitlang sich auch sehr zurückhielt. Hast du noch Kontakt wegen der Seite? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Oh. Und? Aber nicht auf Fieber, sondern auf der Seite Ray. Weiß schon. Aber Undercover, ja, natürlich. Oh, schon können wieder ja hier nicht. nicht, können hier nicht schlimme Sachen rausgeben. Zahlt euer Sky und passt das schon. Nein, natürlich nicht. Was ich auch klasse finde, wenn man Leuten schreibt, man hat keine Zeit und die dann einen erstmal voll labern, ne? Klasse. So, was haben wir denn noch? Ich habe nichts verraten. Nein, wo waren wir gerade? Was hast du gerade gesagt? Ezekiel Jackson. Ach ja, Superstar. Also ich habe mir das eine Zeit lang angeguckt. Ich fand die Matches immer ganz nett. Weil da irgendwie so die Leute gezeigt wurden, die halt sonst keine Zeit hatten. Ja, okay, das ist jetzt nichts Neues, was ich hier erzähle. Aber weil die halt auch entsprechend dann auch so ein bisschen diese schnelleren, technischeren Matches zeigen durften. Ich habe so das Gefühl, Superstars war so unwichtig, dass Vince McMahon sich da nicht eingemischt hat und dass dementsprechend ein wirklich technisch schönes Produkt rauskam. Das kann gut sein. Es ist so ein Eindruck. Ich weiß nicht, bei WrestleMania schafft man es ja auch immer wieder, die Card etwas zu unterbieten von dem, was eigentlich sein könnte. Wir kommen da später auch noch zu. Weißt du, wie, ob da war doch wieder auch der Battle Royale für die Fans in der Halle, oder? Nee, Oder? das wurde dieses Jahr durch das Triple Threat Tag Team Match hier ersetzt. Also es gab einige Leute, die nicht zu sehen waren. Wahrhaftig. Ja, aber eigentlich sagt doch Vince McMahon, er möchte jeden auf die Card bringen, damit die alle ihren Paycheck bekommen. Ja, Vince McMahon hat eine interessante Meinung. Ich weiß nicht, vielleicht meinte Vince McMahon auch, es gab ja erst, meinte er, glaube ich, von wegen, oh, vielleicht bekommen wir ja die größten Buys für WrestleMania ever. Und später hat er dann ja nur noch gemeint, ja, ich glaube, das wären doch nur 1 Million Buys. Vielleicht hat er sich dann ja gesagt, okay, weniger Geld, weniger Leute auf die Card. Vielleicht war vorher nochmal die Idee von wegen, wir hauen die Lumberjacks mit um den Ring bei dem Tag Team Match. Und dann wurde es halt gecancelt oder was weiß ich. Wobei Lumberjacks auch irgendwie ein bisschen komisch sind. Wobei so ein Tag Team Match wäre es vielleicht sogar noch ganz witzig gewesen, aber okay. Es Hätten ist halt. wir die Also ich meine. Lumberjacks? Ja. Ich meine, für uns ist es ja letztlich egal, ob wir jetzt zigtausend Leute sehen, die wir kaum kennen. Es ist letztlich schade, es ist ja wirklich nur für die Leute, die nicht da waren. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel man da verdient, aber WrestleMania Paycheck wird wahrscheinlich schon ein Ticken größer sein. Wie meinst du Leute, die wir nicht kennen? Ja, Meinst du von den... ich meine nicht Leute, die wir so nicht direkt kennen, aber Leute, die wir so nicht sehen. Also ich meine, wenn WrestleMania diese Battle Royale jedes Jahr ist, da kommen Leute zum Ring. Ich meine, die kenne ich wohl, aber die habe ich seit Ewigkeit nicht gesehen. Die könnte ich auf keinen Fall jetzt so aus dem Gedächtnis raus nennen. Das sind teilweise Leute von NXT, das sind Leute, die seit zigtausend Jahren nicht mehr im TV zu sehen waren und so weiter. Ja, von Vorteil, wenn man NXT schaut. Dann kennt man alle. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein großer Vorteil ist. Ja. Sagt der ganz überzeugt. Du bist nicht zu überzeugen, oder? Schwierig. Ich hab's mir ja notiert, NXT gucken. Ich werde mir das angucken, allerdings nur wegen den Reaktionen oder den nicht vorhandenen Reaktionen. Das ist immer sehr schön, wenn jemand reinkommt. Und der macht so Gesten, damit das Publikum ihn ausbuht und die sitzen alle nur da und schauen zu. Ja. Das muss wirklich gut sein. Ich glaube, ich würde da auch gerne mal hingehen und dann musst du eben so einen Mist rufen, wenn da Matches sind oder so. Und absoluten Mist. Wie das ja auch, wir haben das übrigens jetzt gar nicht erwähnt, wir haben es ganz vergessen. Während den Matches jetzt ja, ne, mit Kane und so und dem Diven-Match jetzt vor allem auch nochmal, was als nächstes Jahr kam, Genau. gab es, also erstmal gab es ganz laute Daniel Bryan-Chants von den ersten Reihen. Ich hatte das ja schon erwähnt, die erste Sektion da vorne war ja recht Hardcore-Fanmäßig, die hatten eine Ahnung. Und in der ersten Reihe saß übrigens auch einiges von Moonsault.de, was die Wurde er auch Deutschen, ne? in, genau, wurde er auch bei den deutschen Ja, Kommentatoren erwähnt. wurde sogar erwähnt. Nicht schlecht. Naja, und auf jeden Fall, die haben dann erst ganz laut Daniel Bryan immer geschantet und dann in dem Diven-Match haben sie dann angefangen, ganz laut immer Yes zu rufen, auch wirklich laut. Da, bei Kings Ring of Honor. Ja, ich kenne es, aber ich gucke ja nicht alles wie du. Ich habe ja auch noch anderes zu tun. Man muss wissen, Matthias guckt alles an Wrestling, was es irgendwie gibt. Also alles nicht. Es gibt noch die ganzen Indie-Ligen, aber ich schaue mir schon die ganzen WWE-Sachen an. TNA und wenn es geht, Ring of Honor. Ja, und Habe dann ich gibt es ja auch noch nicht. diese komische Ring-Ka-King-Sendung oder wie die heißt. Die Die ist guckt. super. Ja. Also Mag ich ganz. ich meine, wenn es irgendwelche Fragen gibt zum Sachen Wrestling, wo wir und Thomas, ich und Thomas, oder Thomas auch nicht, wie man natürlich vernünftig sagt, habe ich seit Jahren, habe ich nie gelernt. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, also er wüsste es. Er guckt alles. Der So. Experte. Ich weiß jetzt gar Naja, nicht, aber was meinst du? als Schüler hat man auch viel Zeit. Wenn man Das, gar nicht am Lernen ist. wie Wir sei. sind alle so brave Schüler und lernen den ganzen Tag. Und wie, du. Kaum zu unterbieten bin ich. Oh, das Aha. darf keiner hören. Das darf keiner hören. Ich hoffe, Thomas hört diese Ausgabe nicht. Ich möchte das natürlich zurückziehen. Ich mache natürlich nichts anderes zu Hause. Geht sein iPhone immer noch oder hat es den Geist aufgegeben? Na, die Aufnahme lang hat es geklappt, ne? Das ist schon mal gut. Ich hoffe, es funktioniert noch. Aber ich weiß es auch nicht. Was wolltest du sagen zu Ring of Honor? Oder wo waren wir zuletzt stehen geblieben? Ich weiß nicht, wir sind immer hier bei Themen anreden und ich habe keine Ahnung, wo wir zuletzt waren. Also bei Ring of Honor von der Young Wolves Rising Show, falls das jemanden irgendwo gucken möchte. Da gab es auch von den Fans schon vor der Show die ganzen Yes, yes, yes Chants. Das war auch sehr lustig. Halt zu einem Zeitpunkt, wo Brian noch Champion war, aber dann haben sie auch Daniel Bryan die ganze Zeit geschrien. Daniel Bryan. Das ist... Ja, ich werde mal jetzt nicht so weit gehen. Bei mir sind noch ein paar andere Leute, ansonsten würde ich das gerne machen. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch immer, wenn die WWE da in den Städten ist, ist ja davor auch immer einiges an anderen Promotions, die da ihre Wrestling-Veranstaltungen abhalten. Und ROH war da ja, denke ich mal, auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder. Also man kann davon ausgehen, die Leute waren auch bei ROH. Kann gut sein. Also ich glaube, dass ein paar ROH-Fans auch bei der WWE, bei WrestleMania waren, aber ich glaube schon, das sind die, die dann Daniel Bryan gerufen haben, mir. Würde ich mal behaupten. Oder die, die halt Daniel Bryan vom Indie-Wrestling her kennen. Oder Leute wie wir, die einfach so viel Ahnung haben. Genau. Aber du hast ja auch schon angesprochen, dass andere Shows vor der WWE veranstalten. Das gibt's ja auch in Deutschland. Da hat ja die WXW auch mal vorher veranstaltet. Hast du da schon mal was von gesehen? Im Internet, aber selbst war ich noch nicht dort. Okay. Habe ich mal in den paar nächsten Jahren alles vor. Ja, es ist ja schade, man kann davon ja nichts im Fernsehen oder irgendwie so sehen. Ne? Es gibt ja nur diese Pay-Per-Views und wieder mal. Ansonsten würde ich das ja auch gerne verfolgen, aber das ist auch irgendwie einfach zu wenig. Pay-per-views, da gibt keine Pay-per-views. Nö, nicht mal das. Bah, das sind Großveranstaltung. Live-Events. Ja, da meine Live-Events. ich ja. Ich bin ja so massentauglich hier mit den Begriffen. Aber die NIW, kennst du die? NEW, New European Wrestling, ja. Championship Wrestling, ja. Ja, genau. Die haben sowas wie ein TV-Produkt. Also da kommen Promos auf dem YouTube-Kanal und auch ein paar Matches online. Halt, Okay. das ist dann schon aufgebaut wie eine richtige Veranstaltung mit Kommentatoren und Storylines, die über die eine Show gehen. Und die auch im Internet zum Beispiel beworben werden. Soll ich mir irgendwie. Ja, ich schreibe mir das alles mal hier mit auf. Der Mann, der guckt viel zu viel Wrestling hier. Deutsches Wrestling ist doch gut. Ich habe Musst du davon auch mal. nicht. Ja, muss ich mal. Ja, viel mehr wie Promos kannst du zwar auch nicht gucken, aber man kann sich ja so informieren. Finde ich schon gut, dass es deutsche Ligen gibt. Ja, ist natürlich für Deutschland nicht schlecht, ne? Weil die WWE ja so oft kommt. Ja, das meine ich jetzt gar nicht mal. Ich meine nur einfach, um das Wrestling-Produkt auch hier aufrechtzuerhalten, ne? Ich meine, WWE, wenn das keiner hier gucken würde, dann würden die ja hier auch nicht mehr großartig kommen oder das irgendwie hier ausstrahlen. Und durch eigene Produkte wird das natürlich nochmal unterstützt, ne? Oder wir holen uns wieder Tina ins Land. Oh, nein. Die kommen hier nie wieder, ja. Und wenn die kommen, kauft keiner Karten. Ich sag dir das, wenn die nochmal eine Tour ankündigen, die Karten, die werden dann alle eine Woche vor Veranstaltung gekauft. Die gibt's dann um 99 Cent. Ja. Genau, so Vorbuchung, vor wegen hier 5 € drauf und wenn du erscheinst, kriegst du 5 € zurück und kriegst Karte oder irgendwie so ein Quatsch. Oder irgendwie an der Abendkasse nur. Bist du über den Roster von TNA informiert, also über die Leute, die da arbeiten? Nee. Nicht? Kennst du Austin Aries? Klar. Weil, wie findest du den? Ja, das ist natürlich auch ein hervorragender Wrestler aus der Indie-Szene, ne? Da kann man nichts anderes sagen. Ja, und da wollte WWE auch, habe ich Gerüchte gelesen, dass die Austin Aries aufkaufen wollen, halt, dass sie ihn wegkaufen von TNA. Ja, die wollten den früher auch schon mal haben, ne? Aber irgendwie ist da auch nichts raus geworden, dann früher mal. Es war doch was mit Tough Enough. Glaube ich zumindest. Also Tough Enough habe ich nicht geguckt Ja, und. hast du nicht? Das war eine hervorragende Sendung. Die hättest du wirklich gucken müssen. Och, wenn ich schon wieder hier mich daran erinnere. Hervorragend war das. Das war nochmal ein Dann. Format. So, wollen wir mal weitermachen. Ja. Divas Tag Team Match. Yay. Aber du musst doch noch was sagen. Was denn? The Big Show freut sich über seinen persönlichen WrestleMania-Moment. Hast du dir das so aufgeschrieben? Nein, das steht hier im Bericht. Ja, von wegen Notizen. Ja, aber nicht die Berichtnotizen. Nee, ich lese ja nicht alles vor, das wäre ja langweilig. Weil davon abgesehen steht das bei mir gar nicht. Auf Hast du Wiki. das? Hast du gar kein Internet? Das ist Ja, eine Sache. ich habe Das hervorragendes Internet. Internet. Aber was für einen Bericht hast du denn? Ich bin bei Moonsault. Wrestling-Infos. Okay. So, Kelly Kelly und Maria Menounos besiegen Beth Phoenix und Eve Torres. Mir ist übrigens aufgefallen, ich bin nicht der Einzige, der den Nachnamen von Maria Menounos nicht richtig aussprechen kann. Wobei es jetzt, glaube ich, sogar kann. Menounos, oder wie? Ja, so hat der komische Carsten Schäfer das ganze Zeit ausgesprochen. Aber so, ja. So macht man das auf gar keinen Fall. Das klang voll gezwungen. Doch. Nee, das kann doch, gar nicht sein. Doch, die heißt aber nicht Menounos, sondern die hat sich auch bei den Extra-Shows Menounos angekündigt. Ganz ehrlich? Ja. Das ist sehr seltsam, dieser Name. Ich habe den jetzt, glaube ich, 5-mal verschieden aussprechen gehört oder so. Dann sagen seltsam. Wir halt Maria. Da muss ich an eine andere denken. Ja. WrestleMania 24. Snoop Dogg. Och, war das schön. Maria Kanellis meinst du, oder? Ja, genau. Die ist bei Ring of Honor. Ehrlich? Ja. Oh, ich muss mir noch was aufschreiben. Gut. Heute noch viel vor. Bin so langsam auch wach. Ja. 3 bis 4 Stunden Schlaf vor und nach WrestleMania, aber ich glaube, ich kann es gleich nochmal gucken nach dieser Aufnahme, ohne einzuschlafen. Ich bin hellwach. Ja, ich auch. Gar kein Problem. Wie fandest du das Match? 6 Minuten 48 lese ich hier gerade. Ja, war auch wirklich ziemlich lang. Die erste Reihe hat sich wieder mit den Yes, Yes, Yes Rufen amüsiert. Ich habe mich amüsiert mit meinem iPad. Was mir aufgefallen ist, was wahrscheinlich jedem aufgefallen ist, weil es nicht auffallen konnte, Maria Menounos am Ende wirkte die sowas von fertig, die ist in Sekunden, also in vielen, vielen Sekunden ganz langsam auf die Ecke hochgegangen, hat sich alles gehalten und so. Es ist jetzt, du pustest ja schon wieder so. Es ist so eine Sache, ob das jetzt gespielt war oder nicht, aber ich glaube, die war richtig fertig am Ende. Ja, die hatte auch 2 gebrochene Rippen. Ja, eben. Ist sie nicht zu verübeln. Na, ich meine nur, ob das dann an der Stelle noch ein Ticken überacted war oder so, aber die sah wirklich so aus, als ob die sich wirklich die Ecke hochgequält hätte und gleich zusammenbrechen würde. Mhm. Aber? Da habe ich mir auch gedacht, wieso Kelly Kelly sie dann einwechselt. Wenn ja, Mario, das war absolut ganz mies gemacht von Kelly Kelly, die hätte da sofort eingreifen müssen. Zumal er hätte gar nicht erst eintaken. Du hast ja recht, Maria Menounos lag da in der Ecke und hat sich da erst hochkämpfen müssen, was so schon lange gedauert hat. Und dann noch auf die Ecke. Allerdings größten Respekt an Maria Menounos, dass die dann, ja, da kann man auch wirklich mal klatschen, dass sie dann diesen Attacke dann auch gezeigt hat. Sie wurde da ja von Beth Phoenix in Gorilla Press Slam genommen und dann von Kelly Kelly wieder runtergezogen und so weiter und hat dann aber noch gefeiert nach dem Sieg via Roll-Up von Maria gegen Beth. Aber das war echt doof gemacht, weil wenn Maria schon so fertig ist, Kelly Kelly einwechselt, Maria in einen Move genommen wird und auf einmal ist Kelly Kelly wieder da und hilft dir ganz schnell. Ja, das war absoluter Quatsch. Also Kelly Kelly ist halt keine gute Wrestlerin. Ne? Die weiß nicht, wie man mit solchen Situationen umgehen muss. Also theoretisch hätte die ja einfach Ende machen müssen und gut wäre. Die hat das Ringverständnis. Nicht. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt Maria. Die hat's vielleicht sogar, man weiß es nicht. Ja, aber ich glaube nicht, dass das gewirkt war, dass sie solche Schmerzen hatte, weil ich glaub's, wenn man 2 gebrochene Rippen hat, lässt sich halt schwer so ein Match bestreiten. Ich glaube es auch auf gar keinen Fall, weil sowas, wie wir da gesehen haben, sowas spielt man nicht. Das sah wirklich aus, als würde die gleich verrecken und es war gar nicht schön. Ja, aber das Match an sich hat mir gut gefallen. Ja, ich hab da jetzt nicht so viel von mitbekommen. Schäme dich. Nee, eigentlich nicht. Doch, doch. Ich war ganz entsetzt, ehrlich gesagt, eher, dass das so schon so früh kommt. Ich dachte, okay, das kommt dann bestimmt so kurz vor dem Main Event und man kann danach nochmal schnell auf Klo gehen. Beziehungsweise währenddessen. Mhm. Und dieses Match kam innerhalb der ersten Stunde. Ja, dann sind halt die uninteressanten Matches halt schon weg gewesen. Ja, zugegebenermaßen. Sowas habe ich diesem unterhaltsamen Match gegeben. 1 Stern und einen Daumen nach oben für Maria Menounos. Nur 1 Stern? Ja, das war ein Frauenmatch. Ja, aber war doch gar nicht so schlimm. Das war mit Kelly Kelly. Ja. Die Klamotten stimmten nicht. Wie meinst du das? Das weißt du ganz genau, das habe ich dir schon mal geschrieben. Ach genau. Ja. Ich gebe hier 3 Sterne. Ach, hey. So, was hast du denn getippt? Ich habe auf Kelly und Maria Gut, dann getippt. kann ich zu uns allen einen Strich hinzufügen. Ich bin aber mal der Letzte. So, jetzt kommt Jim Ross in die Halle für das Hell in a Cell Match. Pünktlich. Ja, pünktlich, genau. Ja. Pünktlich zum Hell in a Cell, da hast du recht. Dachte sich wahrscheinlich auch, okay, den Mist davor, den muss ich echt nicht, den muss ich mir echt nicht antun. Jetzt wollte ich schon so einen Naja, miesen, aber jetzt wollte ich schon ist mir schon. so einen miesen Michael Kohlwitz bringen, von wegen hat sich Backstage noch ein Barbecue reingezogen, aber das lasse ich jetzt mal. Sind auch nicht lustig, die Witze von Michael Cole. Nein. Nicht alle. Meine auch nicht, deshalb lasse ich's. Aber JR wurde ja vorhin schon gehandelt als Kommentator speziell für das Match. War der später dann auch noch da? Nämlich nicht mehr, oder? Ich habe nicht mitbekommen, wie er weggegangen ist. Also dementsprechend würde ich sagen, ja, aber ich habe nichts mitbekommen von dem Kommentar. Ich kann es dir nicht sagen. So, Hell in a Cell Match. Special Referee Shawn Michaels. Das war ganz interessant. Da kam dann erst Shawn Michaels rein mit einem Feuerwerk, von dem man nicht viel gesehen hat, außer dem Bum Bum Bum. Ich hätte erst gemeint, das kommt um die ganze Halle rum, wie beim Undertaker. Ich habe Oder auch beim festgestellt, bei Stempelchen. jedem Bum glätzte da ganz oben am Hallendach so direkt vorne aus glänzte da sowas hoch, als ob die da irgendwie mit so einem Scharfschützengewehr hochschießen. Das könnte es gewesen sein. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Wegen seiner Jagdshow. Ja, aber das könnte Damit sogar er noch sich sein. heimisch fühlt. Ja, genau. Da standen welche mit Jagdgewehren und haben hochgeschossen. Haben auf den Undertaker eingeschossen. Nee, eigentlich auf Triple H. Der ist ja eh schon im Ring gestorben. Hatte ich das Gefühl. Ja, der Der lag da steht noch heute eine nicht ganze mehr auf. Zeit. Naja, auf jeden Fall kam dann ja schon Michaels rein, dann kam Triple H. Das war wieder sehr schön gemacht mit dem Licht. Mittlerweile war es auch schön dunkel. Dum-dum. Das war jetzt Ich auch habe gehört. so langsam die Phase, wo man auch die Feuerwerkssachen gebracht hat. Man muss sagen, am Anfang war gar kein Pyro. Stimmt. Obwohl willst du bei Seamus eine Pyro sehen? Wann willst du die Nee, ich machen? meine jetzt Opening. So als Opening gibt's ja immer. Opening Stimmt. Pyro. War das nicht? Nee, Hab es schon gemacht. fehlte. Fehlte total. War das nicht in der Pre-Show dabei? Nee, da gibt's generell nichts. Ne, fehlte wirklich. Okay. War aber auch gut. Ich meine, in der Helligkeit, das hat man die letzten Jahre schon gemerkt. Man hat wohl davon gelernt. Und dann hat man immer wieder ganz gerne am Hallendach ein bisschen was hochgehen lassen. Und vorne am Entrance-Set natürlich auch. Es gibt kein Hallendach. Ja, so ein bisschen, ne? Dieser Rand vom Hallendach, es geht ja so ein ganz bisschen drüber. Ja. Es ist ein Dach, was ist denn sonst? Ein Halbdach. Ja, Dach ist Dach. Pö. Puh. Ja, pö. Selber pö. Ja, und dann kam der Undertaker rein. Beziehungsweise Triple H kam erstmal durch so einen ganz komischen Schädel, den man da positioniert hatte. Das ist der, King of genau. Kings. Ich hätte eh gemeint, er kommt mit der King of Kings Musik rein. Oder mit der Martime. Kennst du die? Die alte Triple H Musik? Ich glaube, die kenne ich, ja. Ja, genau. Die kenne ich von alten DVDs noch. Aber da hatte ich eigentlich nicht mit gerechnet. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der Undertaker mit dem Metallica-Song reinkommt und so ein bisschen auf ein anderes Gimmick. Nein, aber der Metallica-Song war doch nur für das Match. Hat man ja Ja. beim Cell gesehen, der dann runterkam. Genau. Naja. Aber ist ein Triple. schönes Lied. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da extra nochmal nachgefragt bei dir. Naja, Triple H kam durch diesen Toys R Us-Schädel in Riesengröße. Toys R Us. Ja, der wirkte wie so ein Spielzeugschädel für mich. Ja, das ist der Eingang zu einer Hüpfburg. Ja, genau so sah es aus. Genau so. Und dann aus Plastik oder so. Vielleicht ist dahinter eine Hüpfburg und da kommt Undertaker raus. Vielleicht kann er nicht mehr stehen und muss irgendwo liegen. Vorstellen. Und dann legt er sich auf eine Hüpfburg. Oh ja, Ja, oh ja. in eine Hüpfburg. In eine Hüpfburg. Naja, möglich ist halt bestimmt. Naja, Undertaker kam normal rein und ja, dann standen alle im Ring, Shawn Michaels, Undertaker, Triple H und der Käfig war nirgendwo zu sehen, weil der war ja noch unter dieser LED-Leimer und ich dachte schon, wo ist denn jetzt der verdammte Cage? Hinter welcher LED-Leinwand? Ja, Meinst du da die war ganz oben? diese große runde LED-Leimer und da drin war ja der Käfig. Ach so, meinst du das, wo oben dann Undertaker gegen Triple H gestanden ist? Die ganz, ganz oben, der komische Monitor, oder wie? Ja, es war kein Monitor, es war so eine runde LED-Leinwand. Genau. Und da war der drin. Das habe Ja, ich da war jetzt der eigentlich. drin. Da war der drin. Da wurde er rausgelassen und später wieder reingefahren. Der war etwas kleiner als diese LED-Leinwand, die so abgerundet war und passte da genau rein. Wow. Kreativ. Das kam jetzt total hervorragend rüber. Naja, dann wurde der Käfig Nice. runtergelassen und der Nee, das Metallica-Sound war aber durchgespielt. keine Ironie. Nee, ich Also fand's ich auch finde gut. schon. Das sah überhaupt Man sehr gut könnte ihn aus. auch mit dem Hubschrauber einfliegen. Ja, wäre auch eine Idee. Es waren ja wieder diese Jets da. Die sind ja wieder drüber geflogen und dann kamen diese drei oder die vier Piloten, die waren dann ja später auch nochmal im Publikum zu sehen. Das sind doch keine. Das ist doch die National Army. Ich weiß nicht, ob Oder? es die waren. Es waren, glaube ich, einfache Piloten. Ich weiß es nicht genau. Ja. Die umsonst rein dürfen. Ja, immer gut. Man hat die Make-A-Wish, die 200 Make-A-Wish-Familien, die anwesend waren, gar nicht gezeigt. Fällt mir so auf. Ach ja, da hat letztens, ich glaube bei der Pressekonferenz, glaube ich, war da auch was mit den Make-A-Wish-Familien. Ich meine, es war in der Once-in-a-Lifetime-Doku, weil da ja auch ganz viel von Cena gezeigt wurde und der ja auch da viel für machte. Naja, Aber wir du hören. machst auch Wünsche, oder? Ich mache Wünsche. Ja. Ja, klar, ganz viele. Tägliche Wünsche gehen an mich. So, dann gibt's was, ja, zu vermerken, was der Mirko als recht aggressiv empfand. Ach so, ich dachte, jetzt kommt irgendwas von tägliche Wünsche. Ja, ich wollte erst nur sagen, der Käfig kam runter zu Metallica. Ich habe es also kurz gehört, das war schon mal gut. Und ja, der Undertaker hat sich vorher noch entkleidet mit seiner Kapuze und ja, viel Haar war nicht mehr dran. Und man muss sagen, der Undertaker ist so ja schon nicht der schönste aller Menschen. Aber mit Glatze, oder fast Glatze, Halbglatze, wie auch immer man sagt, ganz aggressiv. Ganz hässlich, ganz unschön, aber für das Match genau richtig. Ja, ich habe mich auch gefragt, wieso er die abgeschnitten hat. Ob das so geplant war von der WWE, weil es gab ja auch schon mit MVP mal was. Der wollte ja seine Haare anders machen und haben sie gesagt, das geht nicht wegen den Figuren, weil sie ihn sonst nicht mehr als den MVP vermarkten können. Ja, ich weiß es nicht. Man wollte, ich weiß nicht, ob Undertakers Idee selber, nicht. Ich denke, es war einfach, damit er so aggressiver und aussieht und damit das Match auch so ein bisschen wichtiger noch wirkt. Wobei ja letztlich Undertaker trotzdem bejubelt wurde und Triple H ja sogar ausgebuht dann letztlich bei diesen Schlagabtauschen. Wenn die beiden jetzt 10 Jahre jünger werden, könnte man einen Triple H Heel Turn machen. Es lohnt sich nicht mehr so recht, würde man. Aber 10 Jahre jünger Ja, schon. dann schon. Heute lohnt es nicht mehr so ganz. Aber das waren, also die Reaktion vom Publikum waren das schon sehr toll. Haben mir gut gefallen. Vor allem das bei Triple H, wenn er zugeschlagen hat. Immer dieses Buh Ja, und dann beim immer Taker. die es gab ja massig Stuhlschläge immer. Wirklich massig. Was ich mir auch gerade so frage, was Michelle McCool an Undertaker findet, ist gerade so meine Frage. Wie meinst du das genau? Ja, die sind ja zusammen. Ja. Aber egal. Blöde Fragen. So, erzähl mal ein bisschen was von dem Match, damit ich mal hier kurz Pause machen kann. Wieso machst du Pause? Nö, ich trinke nur was. Achso. Also das Match begann erst schon mal mit Taker und Triple H, die sich im Ring angesehen haben, ein Staredown, und dann hat Shawn Michaels sie in typischer MMA-Ringrichter-Manier erstmal gebeten, in die Ecken zu gehen, und dann Ja, läutet er den Gong, und dieser dann Stare-Down, der war die ganze Zeit von da, wo der Käfig runtergelassen wurde, an. Das war hervorragend. Ging das Match los, die Glocke läutete und erstmal ein paar wilde Schläge, in denen der Undertaker halt die Oberhand gewann. Ja, so genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Also ich sagen muss, der Käfig, der wurde nicht überschwänglich viel genutzt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass großartig jemand gegen den Käfig geschlagen wurde oder ähnliches. Der Käfig war vielmehr eigentlich dazu da, nur die beiden Abzweigen rauszugehen. Damit der Undertaker nicht weglaufen kann. Genau, also so ein bisschen zu zeigen, okay, das ist jetzt, die sind alle da drin gefangen und es muss jetzt einfach einen Sieger geben. Es gibt keine andere Möglichkeit dafür. Aber ich finde schon gut, dass es Helena Silber. Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall mehr Weil wert. hat schon den Flair so rübergebracht. Ja, klar. Klar, es wurden ja auch Sachen eingesetzt und so, also mit der Ringtreppe und alles und dann noch mit dem Hell in a Cell, das wirkt ja auch alles ganz imposant und es musste ja auch sein dafür, für diese Atmosphäre und dieses Gefühl von wegen, es muss jetzt ein Ende geben. Ja, und bei der Ringtreppe haben doch die deutschen Kommentatoren auch gesagt, dass Boah, die haben so einen Mist geredet. das Triple. Ja. So Mist geredet, von wegen Undertaker versucht, die Ringtreppe in den Ring zu bekommen. Es wäre ja gar nicht so einfach in so einem Käfig, weil da ja wenig Platz zwischen Ring und dem Käfig wäre, die Ringtreppe hochzubekommen, ist so ein bisschen wie Tetris. Und ich dachte nur, oh Gott, Leute, hört auf. Ja, das war das auch, aber ich habe jetzt eigentlich gemeint, wo Triple H, glaube ich, die Treppe hergenommen hat, dann auf Taker eingeschlagen hat und dann die Treppe rausgeworfen hat, den Stuhl geholt, dann haben die gesagt, ja, Triple H, der holt sich lieber den Stuhl, weil er leichter ist und man schneller damit zuschlagen kann Ja, okay. und die Ringtreppe ja so unhandlich ist. Und dann haben sie ganz vergessen, dass sie gesagt haben, dass die Ringtreppe ja viel schwerer ist und man die gar nicht so leicht hochheben kann und dort deswegen mehr Kraft selber braucht. Ja, es wurde auch noch gesagt, von wegen Triple H will ja Undertaker selber besiegen, durch seine eigene Faust oder sowas halt. Drum waren auch die ganzen, ich werde jetzt das Match beenden, hat ja schon Michaels immer zum Undertaker gesagt und der immer, nein, du willst es jetzt nicht beenden. Ja, die Story war so, es hat sich ja jeder gefragt, auf welcher Seite steht Shawn Michaels und man hat gesagt, oder man hat gemerkt, so würde ich das jetzt mal interpretieren, Shawn Michaels steht auf Seite eines schnellen Matchendes die ganze Zeit. Er ist immer sehr mitgegangen in dem Match bei allen Moves, er hat immer sehr aufgepasst, dass mir irgendwas passiert, hat immer gefragt, komm, wollen wir das Match nicht schnell beenden und Undertaker hat auch immer wieder zu ihm gesagt, Shawn, beende das Match nicht, geh nicht dazwischen und Undertaker und Triple H auf der anderen Seite hat ihm dann immer wieder zugerufen, Shawn, beende das Match oder ich werde es. Also Ja, war schon. es war kein technisches Match, es war kein hervorragendes Wrestling, es war mehr so ein Storyline-Match, es war sehr psychisch und sowas und war sehr gut in der Art. Aber die Fans haben doch geschrien, This is Wrestling. Ich meine Also. eher, es gab an die Stelle This is Awesome und This is Wrestling gab es in einem Y2J Punk Match, aber ich kann mich auch versehen. Ja, genau. Kann nur gut sein. Also jedenfalls, den Zuspruch der Fans hatte das Helena Seele Ja, schon. auf jeden Fall meinen auch. Also es war sehr, sehr gut. Ich meine, es war jetzt kein hervorragendes Match, weil es so technisch toll war. Es war ein hervorragendes Match, weil eine sehr, sehr tolle Story erzählt wurde. Und die ganzen Nearfalls, die waren auch, also wie der Shawn Michaels, er hat ja dann später noch dem guten Undertaker die Switch in Music gegeben und dann kam der Pedigree und dann dachte man schon, habe Das ich halt war's. gedacht, ja, hast du Ja. das auch gedacht? Ja, ich habe auch schon iPod angemacht, um hier eben schnell meine Wertung aufzuschreiben und so weiter. Ja, es war nicht vorbei. Also man muss ja sagen, das Match gibt es ja nicht zum ersten Mal. Wir haben zweimal Shawn Michaels gegen den Undertaker gesehen und so weiter. Wir kennen das jetzt ja als Fans, diese ganz vielen Nearfalls und wann die kommen können. Also wir kennen das so ein bisschen. Aber man schafft es doch immer wieder, auch durch diese Zusammenstellung und sowas. Das ist wieder spannend zu machen. Also bei mir steht 30 Minuten hat das Match gedauert, das war. 30 Und Minuten auch das. 52. Es war relativ perfekt. Und zuletzt habe ich mir auch gedacht, wow, wann geht denn das Match jetzt endlich zu Ende? Das dauert doch noch ewig. Und aber das Ende kam meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen, hatte nicht diesen Eindruck hinterlassen. Es war sehr interessant. Ich würde sagen, das Ende war gelungen, eben weil es nicht überraschend kam. Ich finde es sehr gut, dass man. Also es wurde dann noch der Sledgehammer reingebracht. Letztlich hat Undertaker den dann benutzt und einen Tombstone Piledriver gezeigt. Das Ende war so designt, dass es doch sehr, sehr klar wirkte. Da konnte Triple H klar pinnen, klar Tombstone und so weiter machen. Es gab da keinen Verzug mehr und so weiter. Undertaker, Triple H war dann wirklich fertig. Also man hat jetzt wirklich einen klaren Sieger hier rausgebracht und das finde ich so auch sehr gut. Ja, da kommt mir vielleicht gerade, dass das so ein Kontrast zwischen letztem Jahr, wo ja Triple H aus der Halle selber gegangen ist und der Undertaker nicht und der Undertaker nur durch eine schnelle Aufgabeaktion gewonnen hat. Vielleicht, dass man hier gezeigt hat, dass der Undertaker als Sieger herausgeht und auch klar gewonnen hat. Ja, genau. Und dass es da nicht noch so ein Match gibt und so weiter. Und finde ich auch gut. Ich weiß ja auch nicht, was man Undertaker noch plant. Ob man jetzt so ein 21-0 packt oder ein 20-1 oder ob es ganz vorbei ist. Dementsprechend. Warte mal schnell, mein Handy läutet gerade. Ja, Privatgespräche führen wir hier immer gerne. So, deshalb rede ich jetzt eine Runde allein mit mir. Was ja auch immer ganz spaßig ist. 30 Minuten 52. Ich werde mal das Match auswerten. Da bin ich wieder. Wir haben natürlich. So, wir haben beide auf Undertaker getippt. Ich und Thomas. Du wahrscheinlich auch. Ja. So, damit steht es 4 für dich, 5 für Thomas, 3 für mich. Das ist ja mal wieder richtig armselig. Aber 20-0 ist echt beeindruckend. Ja, ich weiß nicht, was man weitermacht. Ob man noch 21-0 braucht, 20-1, aber ich weiß es ja nicht, aber dementsprechend finde ich das schon ganz gut als Ende. Mhm. Es wäre auch durchaus passend, das jetzt einfach abzubrechen und zu sagen, okay, das war das letzte Match und das dann so dominierend dastehen zu lassen. Aber mit dem Ende dürften ja dann Shawn Michaels, Triple H und der Undertaker nicht mehr auftreten, weil das zeigt halt, dass die Ära jetzt vorbei ist und sie jetzt die WWE verlassen. Ja, das Interessante kam dann ja nach dem Match, als Shawn Michaels noch Undertaker hochgezogen hat und die beiden sich auch noch umarmt haben und solche Dinge. Und dann sind beide zusammen zu Triple H gegangen, der dann noch immer halbtot rumlag und haben ihn auch auf die Beine gezogen und haben ihn dann zusammen aus der Halle rausgetragen oder rausgeholfen und sind dann alle drei Arm in Arm, mehr oder weniger, so komisch das auch klingt, rausgegangen. Und ja, ich denke, da sieht man die drei... bedeuten Ende der Ära, drei Veteranen, die zurücktreten, das war's mit der Ära und es ist letztlich jetzt nicht so, dass sie total zerstritten sind. Das finde ich auch sehr, sehr schön, diese Botschaft am Ende. Ja, und jetzt geht's weiter mit PG. Uhu. Oh ja. Oh ja. Freude kommt auf. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Triple H blutete übrigens leicht am Auge. Das war wahrscheinlich ja. Nicht extra, aber es gab Blut. Da haben alle ihr Blut, das sie wollten. Ja, also ich hätte auch gerne ein bisschen mehr gesehen. Ich habe letztens bei einem Freund Brock Lesnar gegen Triple H Undertaker gesehen. Oh, No Mercy 2002 Hell in a Cell Match. Das war der Wahnsinn, das Match. Ja. Richtig gut. Das war ein Blutbad. Ja, das war richtig hervorragend. Das ist auch auf der Undertaker-DVD unter anderem. Mhm, die hat mein Freund auch. Ist das die Tombstone? Ja, genau, das 3-DVD-Set. Genau. Ja, klar, die steht hier auch schon eine ganze Zeit. Das Match haben wir auch schon einige Male gesehen. Wir haben das auch schon mal in Dropkick Drama extra besprochen, ich und Thomas. Hervorragendes Match. Ich kann mich da noch an diesen F5 erinnern, als beide so blutüberströmt waren. Das war schon richtig gut. So, deine Wertung zu diesem Match. Ganz wichtig. 5. Ich habe das Match... Ja, ich muss ja sagen, ich war die ganze Zeit über leicht abgelenkt, immer so ein ganz bisschen. Ich muss das Match auf jeden Fall nochmal sehen, jetzt mit einem klaren Kopf. Topfit. Und ich gebe jetzt erst einmal 4,5 Sterne. Das kann sich allerdings jederzeit noch erhöhen, denn ich werde das ja eh nochmal mit Thomas besprechen und dann werde ich nochmal was sagen, wenn sich da was verändert hat. 4,5 erstmal. Mhm. Und es gibt noch ein... Schönes Feuerwerk. Ja, das auch. Und ein kleinen Plus, weil Triple H im Ring fast gestorben wäre. Das war irgendwie... Für dich gibt es da ein Plus, okay. Ja. Hast du das auch so notiert? Plus Triple H fast gestorben? So ähnlich. Du musst die Notizen dann zerstören. Und das wirkt ja ganz sehr seltsam, wenn das mal jemand liest. Also, ich meine halt, dass Triple H so fertig war und das sah man ja wie irgendwie Shawn Michaels. Wie wurde denn der zu Boden gebracht? Weißt du das noch? Ja, Triple H hat ihn mehrmals weggeschmissen. Auch einmal so einfach so raus gegen die Ringen, gegen die Zelle und so weiter, damit er nicht dazwischen geht. Also Triple H war überhaupt ein bisschen wütend die ganze Zeit. Es gab dann eine Stelle, wo er sogar in den Hell's Gate von Undertaker geraten ist. Mhm. Das war wohl hier dann, auch die Message vom Undertaker, von wegen, hier Shawn, misch dich da mal bitte nicht ein. Und es gab dann ja noch die Stelle, als Shawn dann da lag und Undertaker Triple H im Hellsgate so weit gebracht hat, dass er da ziemlich fertig am Boden lag. Und dann kam Charles Robinson in den Ring und wollte dazwischen gehen. Und letztlich hat er dann noch einen Schocksand vom Undertaker abbekommen. Aber das war mein Plus, dass wie hier schon Michaels ausgenockt war, weil das hat schon sehr schlimm ausgesehen. Mhm. Weil ich wenn dachte, der da so halb tot liegt und der andere immer noch an ihm ein Verb für heran. Ja, wie auch immer. Ja. Also wenn Triple H da am Boden liegt und einfach nur im Aufgabegriff ist und dieser nicht losgelassen wird. Das war Plus. Ach so, ja, genau, Undertaker, ja, jetzt verstehe ich, was du auch meintest. Ja, Undertaker lässt ihn einfach nicht raus. Er hat einfach weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht, bis wirklich die Augen zu waren. Genau. Wobei es diese gleiche Stelle auch nochmal im Main Event gab. Ich versuche da jetzt gerade nichts Falsches zu sagen. Ja, man muss sagen, Undertaker sieht schon sehr dominant hier aus. Und ansonsten, ich hatte an der einen Stelle, wo dann Shawn Michaels lag, hatte ich gedacht, okay, vielleicht gehen die beiden ja auch nochmal aus der Zelle raus, aufs Dach oder sowas Schönes. Hätte ich auch noch gehofft, aber man kann war wohl da nichts. War ja auch gut so. Wir sollten uns nicht beschweren. Aber wie kommen die denn da rauf, vor allem der Undertaker, der fällt doch dann wieder runter. Hochklettern. Ja, den nimmt doch das so mit. Das gab's schon des Öfteren. So ist das ja nicht. Es gab auch mal ein Match, ich hatte das schon mal erwähnt, wo Triple H gegen Chris Jericho im Steel Cage, wo es dann das Ende oben auf dem Käfig gab mit einem Pedigree gegen Y2J. Das weiß ich jetzt nicht. Hab's mal irgendwo gesehen. Mhm. So, die Hall of Fame Class 2012 kommt in die Halle und präsentiert sich ein bisschen, insbesondere natürlich Edge. Ja, Hall of Fame haben wir natürlich bald noch nicht gesehen, weil die ja netterweise erst vor Raw in der gekürzten Fassung dann präsentiert wird. Da pustet er. Ich kann das irgendwie schlecht. So. Das Mikrofon ist so weit weg wie möglich. Das ist gut, dann bist du auch nicht so laut. Also? Was? Also super. Ja, was gibt's im Hall of Fame so zu sagen? Ja, noch nicht viel, weil wir es halt noch nicht gesehen haben. Das ist das Problem. Vielleicht der Undertaker nächstes Jahr in die Hall of Fame? Ja, kommt drauf an, was man mit dem plant. Ich bin ja so extrem gespannt auf Raw, ne? Was man, also falls man wirklich wieder vorhat, da den Main Event für nächstes Jahr WrestleMania, ich weiß ja echt nicht, was man da bringen soll. Ich wüsste gar nichts jetzt. Ich würde Stone Cold Steve Austin gegen CM Punk gut finden. Ja, das fände ich auch klasse, aber ich glaube nicht, dass man das einfach schon so morgen ankündigt, ohne... weiß ich auch nicht. Ich hoffe ganz inständig, dass man nicht Rock und Cena nochmal bringt. Das darf nicht sein. Nein. Für SummerSlam hoffe ich auch nicht, dass es nochmal... Nein, auf keinen Fall. Für den SummerSlam ist er jetzt ganz stark im Gespräch Brock Lesnar. Vielleicht sehen wir den dann ja morgen mal. Guckst du live? Ich denke schon. Ich weiß, also vielleicht sagt mein Körper davor, Mirko, ich bin kurz am Ende, lass mal lieber, aber ich plane zumindest. Wann gehen das los? 3 Uhr hier im schönen Deutschland. Bis um 5, oder? Genau, mit Werbepausen. Okay. Da kann man auch zwischendurch mal auf Toilette gehen. Okay. Ja, das dann, ist ganz wichtig, ganz wichtig. Dann schaue ich mir das heute mal auch an. Das ist sehr schön. Dann können wir uns ja wieder gegenseitig austauschen über diese hervorragende Sendung. Ja. Ich wollte noch was schnell zu Undertaker sagen. Hau rein. Also, da haben ja die deutschen Kommentatoren, glaube ich, auch gesagt, dass er in der besten Verfassung ist, die er bis jetzt. Ja, da würde ich mal widersprechen, aber das müssen die natürlich auch sagen. Die haben allerdings auch gesagt am Anfang mal, von wegen WrestleMania heute wieder ausverkauft. WrestleMania wird normalerweise ja innerhalb von 5 bis 10 Minuten ausverkauft. Ja. Da dachte ich schon. Mhm. Ja. Mhm. Es war ja das jetzt... ist Kompetenz. ja, das ist... so ist das. Carsten Schäfer, der ist ja wirklich bei der WWE auch angestellt, direkt bei der WWE. Ja. Da muss man dann ein bisschen lügen. Ne, es ist ja... Also dieses Jahr hat die WWE sich wieder eine schöne Zahl ausgedacht von 78.000. Natürlich wieder Attendance-Record im Sun Life Stadium. Das ist ja generell jetzt so. Überall, wo die WWE hinkommt. Ja, natürlich. Also ich weiß Scheint ein nicht. bisschen unglaubwürdig. Ja, gut, das ist die WWE, die macht am meisten Plätze, aber bei den anderen Veranstaltungen ist halt nicht so viel an Platz da. Stimmt, ein Footballfeld nimmt schon mehr Ja, Platz weg eben. wie ein Ring. Und Konzerte in solche Stadien ist dann ja doch nicht so oft. Nee, die Frage ist für mich eigentlich eher, inwieweit man Attendance Records und sowas faken kann. Ich meine, die WWE, die darf sich ja irgendeine Zahl ausdenken, für wie viele Leute da sind. Dadurch, dass sie an der Börse notiert sind, müssen die ja nur sagen, wie viel die wirklich eingenommen haben und daran dürfen die halt nicht dran rumwerkeln. Aber die Zahlen, wie viele Leute da waren, dürfen die ja frei erfinden, theoretisch. Glaube aber nicht, dass die jetzt so frei erfunden waren. Ich glaube, da wurde schon ein bisschen hochgeschraubt. Ich glaube, 78.000 war es nicht. Ich habe nämlich auch einige freie Plätze gesehen, muss ich auch sagen. Teilweise sogar recht große Flächen. Es war nämlich so, diese WrestleMania war die teuerste von den Preisen bisher. Und hat sich dann ja erst gut verkauft. Ja, 40.000 Karten direkt ganz schnell weg. Und dann wurde es ja schleppend. Und es war wohl so, dass ganz viele von diesen Ticketseiten sich erstmal ganz große Mengen Karten gekauft haben. Tausende von Karten. Und jetzt am Ende sah es halt so aus, dass sie immer noch so, zumindest die eine Seite habe ich gelesen, hatte noch so 2000 Karten übrig, die halt auch, und das war das Problem, alle so überall verteilt waren, keine zusammenhängenden Karten. Und die wurden dann wohl zuletzt jetzt noch für 6 Dollar oder so verkauft da. Oder Ja, versucht zu das. verkaufen. Und das finde ich schon ziemlich interessant. Solange wir nicht die Leute kostenlos reinlassen wie bei TNA, ist alles noch gut. Ja, 6 Dollar, passt. Kann man schon mal mitnehmen. Ja. Naja. So, gab es vor dem nächsten Match noch irgendwelche Segmente? Ja. Also Backstage steht Josh Matthews. Der ankündigt, dass Flowrider gleich auftreten wird. Und der wird dann von One-Man-Rockband Heath Slater unterbrochen. Oh, das war so ein schreckliches, ne? Ganz Ich hab's nicht schlecht. gesehen. Was ist das denn? Mein Telefon, warte mal schnell. Das klingt ja wie so eine Alarmanlage. Wahnsinn. So, ich trinke nochmal was. Wir sind eine Live-Sendung, wir kürzen ja nichts. Ist er weg? Ist er noch da? Das ist die Frage. So, ich esse jetzt ein Karamellgebäck. Das ist sehr lecker, das Zeug. Das gibt es an der Pommesbude. Naja. Was kann ich denn noch erzählen? Heute Nacht bei Raw. Ich bin sehr gespannt, ob man sagt, dass man Brock Lesnar direkt gegen John Cena stellt. Das Problem ist, man möchte ja direkt den WrestleMania Main Event ankündigen. Und Brock Lesnar hat ja, soweit ich jetzt mitbekommen habe, einen Vertrag unterschrieben, in dem er mehrere Matches hat. Und man plant das ja dann anscheinend schon für den SummerSlam. Und das würde dann ja alles so nicht klappen. Cena gegen Rock, glaube ich nicht, dass man das nochmal bringt. Das zieht doch nicht nochmal. Das klappt einfach nicht. Und naja. Da muss man sehen, auch für Extreme Rules wird man wahrscheinlich noch einige Rematches machen mit Gimmicks. Hier im Punk gegen Chris Jericho wäre zum Beispiel als Ladder Match ganz gut. Genau. Ja, sowas passiert, wenn man alleine gelassen wird. Und wo stehen wir jetzt? Ja, immer noch bei dem alten Promo. Ich wollte dir das nicht vorenthalten, was da Tolles passiert ist. Ja, kannst du mir mal erzählen, habe ich nicht gesehen. Wie lange hat denn das gedauert? Nicht lange. Es war Okay, ganz dann. schrecklich. Also Heath Slater hat sich dann, da kam noch Flowrider dazu und Heath Slater meint von wegen, jetzt merke ich das mit meiner Stimme, meinte von wegen, ja, er wolle doch unbedingt bei dem Auftritt von Flowrider mitmachen, hier vielleicht als DJ, ein bisschen an den Schallplatten und so weiter. Und ja, Flowrider stand da ganze Zeit, hat keine Miene verzogen, hat dann letztlich einen Schlag gegen Heath Slater gelandet. Jetzt, wenn man sich überlegt, dass Heath Slater einen Paycheck bei WrestleMania kriegt, da gibt's doch so viele bessere. Und wenn ich mir überlege, dass ein Flowrider jetzt wahrscheinlich einen riesigen Paycheck bekommt und ich weiß nicht wofür. Du hast ja leider oder zum Glück, wie auch immer, diese beiden Auftritte nicht gesehen, diese beiden musikalischen Auftritte, die ja noch später kamen. Oh, du ganz schrecklich, ganz schrecklich. Das hätte ich, glaube ich, auch machen können. Ich glaube, ich mache das demnächst auch. Ich gehe dann auch zu WrestleMania und hau da ein bisschen Musik raus. Ja. Kannst du mal gerne machen. Ja. Singst du deutsche Schlager? Oh ja, klasse, klasse. Hauptsache Playback. Playback geht alles. Und vorher gehst du noch zu DSDS Kids. Ist die Sendung wirklich in Planung? Ja. Hat die auch schon einen festen Termin? Ich glaube nicht. Warum wissen das so viele? Weil es gesagt wurde. Der war doch nur auf RTL. Wer guckt denn RTL? Ja, die Hartz-IV-Empfänger. Warum Weil weißt du das? RTL wird doch als Hartz-IV-TV abgestempelt. Ja, nicht nur abgestempelt, das ist es auch. Eben. Warum guckst du's? Ich guck's nicht. Warum weißt du es dann? Doch Fazibook. Facebook. Kennst du das schon? Ich denke jetzt gerade nur drüber nach, was für Leute du da als Freunde hast. Aber okay. Warte. Das sind 305. Okay, so viele sind es bei mir nicht. Ich meinte auch nicht, wie viele, ich meinte nur, was für welche. Illustre Personen. Ja, das stimmt allerdings. Das nächste Match. So, und da sehe ich schon wieder, wo war der Heel-Turn von John Cena? Fragt sich das jemand? Ja. Ja, den bringt man nicht. Ich habe das ja extra gesagt. Also ich bin auch sehr froh, dass der nicht kam, weil sonst hätte ich heute was singen müssen. So, 12-Mann-Tag-Team-Match. Winner will be General Manager of Raw and SmackDown. Ja. Ich hätte ja gerne einzelne Entrances zu allen Leuten hier gesehen. Ich auch. Und dafür hätte mit man... Welcher mit welcher Musik kam dein Team Johnny raus? Mit dem Raw... Ja, nicht mit dem Raw-Theme. Oder war es sogar der Raw-Theme-Song? Ich glaube schon, ja. Burn it to the ground? Ja. Ja, ist Raw. Ja, dieses We're going up tonight. Ja. Ja. Genau, das ist er. SmackDown, das gleiche. Was ist eigentlich der aktuelle SmackDown? Ist das immer noch... Nee, Green Day ist das nicht mehr. Doch. Aber der Song lief doch nicht. Do you know your enemy? Aha. Und das, die sind ja zum Theme von Teddy Long reingekommen. Genau. Weil diesen Green Day Song, die mag irgendwie gar keiner in der WWE. Ich weiß nicht warum, der wird auch live nie gespielt. Nein. Nee. Ich finde aber den alten, den von 2008, glaube ich, von SmackDown besser. Der, wo es da so losgeht, so... Dödüm, dödüm, dödüm. Ja, ich kann das mal in YouTube eingeben. Ja, bitte. Und dann machst du es laut an, ja. Wer war das? Ja, klar. Wir kriegen Probleme mit Gamer und so. Ich weiß wohl, dass ich den Raw-Theme-Song von Papa Roach, der eine Zeit lang war, den fand ich ganz hervorragend. War das... Ich kann es dir jetzt nicht vorsingen und ich versuche es auch gar nicht erst, selbst wenn ich könnte. Warte mal schnell. Warte mal schnell. Jetzt muss ich die Lautstärke erstmal regeln. Ja. Dann geht das gleich ab hier. Da war es nicht von 2008, sondern... Du musst Stille auch mal aushalten. Jetzt habe ich's. Rise Up von Drowning Pool. Ja, klingt gut. Können wir das auch noch hören? Nee. Doch. Okay. Können wir? Weiß ich nicht. Nee, klingt nicht so. Okay, ich mach mal weiter. Ich kann es dir auch schnell in Facebook oder im Chat posten. Im Chat Danke. Posten? Ja, ich darf jetzt leider nichts anmachen, weil dann habe ich das hier ganz laut im Hintergrund laufen. Okay. Aufgrund des hervorragenden Aufnahmegeräts, was ich hier nutze. Ich habe Facebook noch nicht mal auf, aber wenn da Nachrichten kommen, hört man das auch. Mhm. Ich mach's mal kurz. Ach, da sind noch direkt Nachrichten gekommen. Stellen Sie sich eine vor. Ja, echt mal. Man ist ja so schnell wieder wegmachen. So, 12-Mann Tag Team Match. Das wurde ganz hervorragend präsentiert, indem hier Brie Bella und Nikki Bella jeweils ihre hervorragenden Leistungen als Ankündigerinnen, nee, als Sprecherinnen nutzten und hier mal alle vorgestellt haben. Das war einmal Team Johnny mit David Otunga, Mark Henry, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Jack Swagger und The Miz. Und auf der anderen Seite von Nikki Bella vorgestellt das Team Teddy mit Santino Morella, Kofi Kingston, R-Truth, The Great Khali, Zack Ryder und Booker T. Und Zack Ryder kam mit Eve rein und wurde ausgebuht. Ja. Kann passieren. Ja, das war ein Match. 10 Minuten. 10 Minuten 37, es war extremst deplatziert. Nach dem Hell in a Cell Match war wirklich eine ganze Zeit lang das Publikum total eingeschlafen, die Luft war raus. In diesem Match gab es eigentlich kaum Reaktionen. Also ich hätte mir eigentlich viel mehr erwartet, vor allem von Dolph Ziggler, der vielleicht ein paar schöne Aktionen zeigen könnte, aber der war ja nicht lange im Ring, oder? Nee, es war wirklich das Problem. Man hat 10 Minuten, man hat 12 Leute, man hat einen absolut vollgestellten Ring, da kann man auch ganz schlecht in die Seile laufen und sowas. Ja, das war einfach zu viel, zu lang. Ich hätte mir an der Stelle wünsche ich mir ja, wie gesagt, Leute, Money in the Bank wäre doch hier perfekt gewesen. Ja. Und da hätte man ja auch dieses General Manager Zeugs einfach reinbringen können, von wegen hier, der den Koffer runterholt und dann guckt man hier, in welchem Roster der ist und der gewinnt dann halt. Mhm. Ich meine, wäre jetzt ein bisschen TNA-mäßig gewesen von der Stipulation, aber man hätte es machen können. Also, ich habe das Match zu hastig gefunden. Also, es war einfach kein richtiger Matchfluss da, finde ich. Ja, das stimmt. Es war gar kein Matchfluss da. Es war wirklich nur Aneinanderreihung. Ich fand es ja doch nicht zu hastig, ehrlich gesagt, weil es mich nicht großartig unterhalten hat. Ja, halt, ich meine, zu hastig in dem Sinn, dass der Ring so vollgestellt war. Ja, ja, eben. Und kein Mensch irgendwo hinrennen konnte. Nee. Das muss auch ganz schrecklich sein für die Zuschauer, die da saßen und einen Great Cardi oder Mark Henry vor sich stehen hatten. Naja, ich habe dem 2/3 Sterne gegeben. Ich gebe 2. Oh. So, wir haben beide auf Team Laurinaitis getippt. Was hast du getippt? Auch auf Team Laurinaitis. Very nice, dann kriegen wir alle einen Strich. Und was meinst du denn, wie das jetzt wird mit dem SmackDown GM? Ja, schwer zu sagen. Theodore Long ist alt. Also theoretisch könnte der jetzt auch mal in Rente geschickt werden, oder? Ja, müsste man eigentlich laut Storyline. Ja, müsste man. Das ist ja immer so eine Sache. Ich meine, ob man den dann auch wirklich wegschickt. Ich meine, er ist ja jetzt schon echt lange dabei. Man könnte jetzt ja sagen, okay, Theodore Long, war gut deine Zeit und das reicht dann. Gehst ja, in deine gut verdiente Rente. Ich weiß nicht, wie gut man verdient über die Jahre, wenn man bei der WWE nur so einen Job macht, wobei Theodore Long bestimmt irgendwas Backstage noch gemacht hat. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Glaube ich auch. Mal wenn Johnny Ace auch schon Executive Vice President of Talent Relations. Ja, ich meine, das ist er ja auch wirklich. Mhm. Dann vielleicht ist Teddy so ein, vielleicht ein Booking-Team oder ein Agent oder sowas. Ja, genau. Gibt ja viele Sachen zu machen. Dann wird es demnächst nur noch Tag-Team-Matches geben. Pfui. Ja, pfui. Ein bisschen mehr Dinge wohl. Aber wir brauchen erstmal vernünftige Tag-Teams. Ja. Aber ich würde es cool finden, wenn zum Beispiel Johnny zu Otunga sagt, dass er jetzt SmackDown GM sein kann. Das wäre cool. Oh ja, das wäre wirklich cool. Magst du Otunga? Oh ja. Ich fand den schon immer gut. Ich muss ja sagen, ich habe den auch schon verteidigt, als er früher mit, war das Heath Slater in einem Team war oder Justin Gabriel? Mit wem war das? Skip Sheffield. Ah, genau, den. Ich fand den ja sogar da schon. Nein, Michael McGillicuddy. Ja, wen auch immer, alles das Gleiche. Ah. Naja, auf jeden Fall, Thomas hat ja immer gesagt, die sind total langweilig. Ich fand David Otunga wirklich schon immer gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ohne mich ja jetzt groß toll darstellen zu wollen. Ich finde ihn gut. Also von mir aus kann er gerne mehr machen. Man kann ihn auch gerne irgendwie in einer Intercontinental- oder US-Title-Match stecken und sowas mal. Würde ich eh drauf tippen, dass er dann gegen Santino Marella antreten wird. Ja, ist sinnvoll, ne? Mhm. So, wollen wir noch kurz besprechen, wie das Match zum Ende hin auslief. Zack Ryder war recht erfolgreich im Ring und wollte da gerade seine Attacke da in die Ecke zeigen. Dann kam Eve in den Ring, hat da ein bisschen mitgemacht, hat da allerdings ein bisschen gestört. Der Ref hat sich um Eve gekümmert, sodass dann The Miz von hinten kam. Okay. Ja. Von hinten. Skullcrushing Finale gegen Zack Ryder gezeigt hat. Und das war dann das Ende. Wegen Eve Torres konnte Zack Ryder hier nicht, oder wurde Zack Ryder abgelenkt und dann hat The Miz den Sieg gezeigt. Hat sich dann erstmal mit John Laurinaitis sehr, sehr gefreut. Die böse Frau. Absolut. Ja, die böse Frau hat dann noch einen schönen Tritt ausgeteilt gegen Zack Ryder. Es sah so erst so aus, als wollte sie sich entschuldigen und dann gab es den Tritt zwischen die Beine. Ich dachte, da hättest du auf jeden Fall noch was zu sagen. Au. Guter Kommentar. Tut bestimmt weh. Nicht bestimmt, es tut weh. Ja, auf jeden Fall. Und Eve Torres ist dann ganz selbstsicher davon gegangen. Die geht komisch. Findest du? Ja, bei Extra hat man auch gesehen, dass sie mit den Stöckelschuhen nicht klar kam. Da ist sie so komisch auf die kleine Bühne gestampft. Interessant, auf sowas habe ich noch nie geachtet. Ich werde sehr darauf achten, wenn ich es heute mir nochmal angucke. Naja. Ich finde Eve Torres momentan sehr gut, muss ich echt sagen. Also die Story um sie herum. Nicht als Wrestlerin, das jetzt nicht unbedingt, aber die Story um sie herum. Ja, so ein Mittelding geht wohl, ja. Ja, besser als Kelly allemal. Ja. So, dann darfst du aber mal sagen, was Backstage passiert ist. Also erstmal haben wir einen schönen Bier-Star-Clip. Nicht von Bedeutung. Nicht wirklich, nein. Nein. Weil das natürlich dann, eine hervorragende Sache ist, aber nicht von Bedeutung heute. Dann sind wir Backstage, wo das feiernde Team von John Laurinaitis an CM Punk vorbeiläuft. John Laurinaitis kündigt an, dass CM Punk seinen Titel auch für den Fall verlieren würde, wenn er disqualifiziert würde. Und diese Maßnahme müsste er aufgrund von Punks Wutproblemen übernehmen, da er ein Wrestling-Match sehen will, kein Brawl. Hast du das selber so aufgeschrieben? Nein. Okay, ich dachte schon, es klang zu gut. Ja. Das war mies gesagt. Es klang zu schön, zu astrein. Ja, damit hätten wir das auch. Also, WWE Championship Match als nächstes an der Reihe. Und auch hier gab es weiterhin die Probleme. Das Publikum war nach dem Hell in a Cell noch zu ruhig. Ja, das kann ich schlecht. Ja. Ja, das Problem an der Stelle ist jetzt, hier habe ich den Pay-Per-View dann alleine geguckt. Die Technik. Ja, die Technik. Ja, immer die Technik. Ja, ist so. Ja, ich weiß wohl. Naja. Das war ein interessantes Match. Ich dachte insgesamt anfangs in diesem Match, diese WrestleMania setzt zu viel auf Storylines. Sheamus gegen Brian hatte keine Story zum Beispiel, also. Ja, die hat aber auch kein Wrestling. Man weiß jetzt nicht, was da jetzt überwiegte. Wrestling oder Storyline. Ich würde fast sagen Storyline. Ich würde mal fast so weit gehen. Ja. Naja, dieses Match, das war ganz interessant, weil Chris Jericho war hier ja jetzt so weit, dass er sagen konnte, okay, ich muss CM Punk irgendwie zu DQ treiben, dann bekomme ich den Titel. Und genau das hat er dann natürlich auch gemacht. Er hat immer wieder gesagt von wegen, Punk, ich bin dein Vater und sowas und ich bin deine Schwester und solche Späßchen. Hat er das gesagt? Ja, immer im Match. Das war auch wieder so ein Psycho-Match. Er hat doch nicht gesagt, ich bin. Doch, hat er wirklich. Nein. Ich hätte gemeint, er hat gesagt, hey Punk, your father. Oder wie geht's deinem Vater? Ah, okay. Hm? Naja, der wird doch nicht sagen, ich bin dein Vater. Ja, macht wenig Sinn. Ne? CM Punk, ich bin dein Vater. Es macht irgendwie wenig Sinn, hast recht. Ja, auf jeden Fall die Provokation mit Erwähnung des Vaters von CM Punk. Seines Chris Jericho. Und CM Punk hat dann, also Chris Jericho hat das ja immer so gemacht, er hat sich so in die Ecke gestellt, da so reingekniet und hat dann diese Sprüche abgelassen, damit CM Punk dann voll in der Ecke auf ihn einschlägt und dann dementsprechend eine Disqualifikation zugeschrieben bekommt. Punk hat sich dann später noch einen Stuhl geschnappt, der dann allerdings noch im letzten Moment abgelegen hat und ablegte und Chris Jericho dann mit einem schönen Kick wegschickte. Das Problem am Anfang dieses Matches, da hätte es echt tolle Publikumsreaktionen geben können bei diesem Psychospielchen. Das Problem ist, das Publikum schlief immer noch so ein bisschen. Ja. Das wurde Also dann. irgendwie war das zum Anfang, fand ich ein bisschen, hätten sie vielleicht erst ein bisschen mehr Action zeigen sollen und dann erst das mit dein Vater. Ja, Also. es passte, ja, ich weiß nicht, ob es dann so gepasst hätte. Es Ja, ist schon. also schlecht war es jetzt auch nicht gemacht. Nein, auf keinen Fall. Ich fand das Match sehr gut. Und es wurde dann ja auch noch besser. Ich weiß nicht, ob du das dann noch so weit gesehen hast. Es gab da auf jeden Fall irgendwann Szenen, wo CM Punk direkt. Wobei, nee, es gab. Ich weiß nicht genau, was das war. Oder ich glaube, eine Hurricane Rana wollte CM Punk zeigen von der Ecke. Und Chris Jericho Habe hat ich das. gesehen. Hast du? Und Chris Jericho hat das dann direkt in die Walls of Jericho umgewandelt. Und da gab es dann entsprechende Reaktionen endlich mal. Da hätte ich auch gedacht, dass Jericho gewinnt. Na, ich dachte es noch nicht. Das war noch ein Ticken zu früh für das Match. Vor allem, weil es man so weit nach oben gebracht hat. Da bin ich auch sehr, sehr stolz, dass Leute das so weit gebracht haben. CM Punk hat ja sogar bei seinem Entrance einiges an Feuerwerk bekommen. Da dachte ich schon, Gott, was ist jetzt denn los? Was hat er denn gemacht? Ja, das war schon. Jetzt, da Imposant. war die Musik doch anders geschaltet worden. Genau, es Auch kam dann beim erst Ring. wieder dieses Düdüm, Düdüm und dann kam Feuerwerk und dann kam es nochmal und so weiter. Ja, das war ganz cool. Die hatten noch irgendwie rundherum um die Halle hatten die auch noch irgendwie große Flächen, wo immer Feuerwerk abgefeuert wurde. Und kannst du da zum Finish was sagen, wie das abgelaufen ist? Ja, das Match ist sehr interessant. Also es wurde dann, als es lauter wurde, gab es dann immer so schöne Szenen wie zum Beispiel den Lion's Hold von Chris Jericho direkt gesprungen und Punk hat das dann in Submission und am Ende hatte Punk Chris Jericho im Anaconda Vice einige Male und Punk und Jericho hat das dann immer wieder so umgewandelt und ihn umgedreht und dann zum Beispiel gecovert und immer wieder hin und her gedreht. Und ja, Chris Jericho hat am Ende dann im Anaconda Vice aufgegeben. 22 Minuten 19, die beiden haben also vernünftig Zeit zugesprochen bekommen und ich fand das, ja, anfangs waren die Publikumsreaktionen leider nicht da, aber ansonsten die Storyline war hervorragend, das Wrestling war toll. Ich habe dem Match 4 Sterne gegeben. Dann auf das hin, was ich gesehen habe, gebe ich auch 4. Okay, so, wir haben beide auf Jericho getippt. Wie geht's dir? Punk. Ach, ey. Ach, ey. Ja, als CM Punk-Fan muss man auf CM Punk tippen. Ich habe es mir auch gewünscht, muss ich sagen. Also im Internet liest man ja jetzt wieder die ganzen Leute, die sagen, dass Punk ein langweiliger Champion wäre und so, und genau das. Im Internet liest man jetzt vor allem größtenteils immer wieder diese blöden Kommentare von wegen WrestleMania war wieder absoluter Mist und das finde ich immer ganz schrecklich. Und dann, aber dann sagen wieder alle, wow, CM Punk, die tolle Promo im Sommer, aber jetzt sei er wieder langweilig. Ja, finde ich gar nicht. Ich finde, er hat sich hervorragend gehalten. Ganz ehrlich sagen. Ich so nicht mit Wenn man gerechnet. das mit den Zeiten von Straight Edge Ach. Society vergleicht. Ja, die war auch nicht schlecht. Ne? Das war eine tolle Zeit. Ich fand die Anfangszeit von ihm bei der ICW noch ganz super. Das war super, als er dann den Titel gewonnen hat in diesem einen Match da oder Main Event gegen Joey Mercury oder Johnny Nitro oder wen auch immer. Johnny Nitro. Johnny Nitro, Genau. ja. Das war ein John Morrison. hervorragendes Match. Ja, genau, John Morrison. Das war ein hervorragendes Match. Das habe ich auch noch recht gut im Gedächtnis. Also die Matches habe ich jetzt nicht alle gesehen, aber an sich, und dann kam er ja mit Rey Mysterio zu SmackDown und ist gegen Chavo und Edge angetreten. Und seitdem ist er mein Lieblings-Superstar. Das zum Beispiel weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber da hat CM Punk, hat mich da echt überzeugt. Also, er hat ja auch so eine Ausstrahlung. Der hat immer so schöne gelbe Stiefel angehabt. Das stimmt. Er hatte schon von Anfang an irgendwie so eine Abseits-Ausstrahlung, ne? Irgendwie so sympathisch zu aller Welt. Ja, aller Welt jetzt nicht, aber zumindest so normal. Man muss ihn einfach lieb haben. So. Ja, CM Punk lässt sich dann noch feiern. Ja, dann kamen zwei Auftritte, die habe ich mir gerade extra nochmal angeguckt, weil ich die live irgendwie so ein bisschen verpasst hatte. War dann auf Toilette und solche Sachen. Ganz schrecklich. Dieser Machine Gun Kelly. Och, ich mag kaum drüber reden. Der hat dann gesungen zusammen mit dieser, ich glaube, Esther Dean oder wie auch immer die heißt, die dann ja immer dieses Voices in your head, telling me to listen und so weiter. Den Theme-Song Invincible, den hat ja jetzt eigentlich jeder Wrestling-Fan auswendig im Kopf. Ja. Gut. Ja, und der wurde dann gesungen. Ich muss sagen, der Machine Gun Kelly, der ist vielleicht noch nicht mal so verkehrt. Der konnte das sogar einigermaßen vernünftig rüberbringen. Aber diese Esther Dean, da habe ich dann mit dem Kopf geschüttelt. Das war also überhaupt mal dieser ganze Abend dominierte von Playback, das einfach viel zu laut gestellt war. Also meinen, die haben alle gesungen dann auch noch, aber das Playback war irgendwie hat irgendwie 80% dann ausgemacht und die meisten konnten das nicht übertonen oder halt nur ganz schlecht. Ja, das ist unvorteilhaft. Bei der Esther Dean musste man teilweise sogar fast schon zweifeln, ob sie live singen. Anfangs hat man es noch ein bisschen gehört und dann kam es irgendwie nur noch vom Band. Die machte auf mich auch einen sehr unsympathischen Eindruck. Ja, dann gucke ich mir das heute noch mal an. Ja, auf jeden Fall. Und MGK, der hat dann am Ende noch was sehr, sehr Schönes gesagt. Ich dachte ja eigentlich vorher, der singt den Theme-Song von John Cena direkt und begleitet ihn so ein bisschen zum Ringen und so. Wurde leider nicht so gemacht. Der hat Also, dann. wurde das dann vorhin einfach gesungen und dann kommt John Cena zu seinem Genau. My Time is Now. Genau. Und John Cena in seinem neuen grünen T-Shirt und auch alles in grünem Licht und so. Okay, das google ich mal schnell. Ja, das ist ganz schön gemacht worden. John Cena. WrestleMania 28 und dann drückt's auf Bilder. Naja, und ja, da kam John Cena rein in den Ring. Ja, Okay, man. da ist ein schönes Bild von Brock Lesnar. Oh, ich muss auch mal googeln. John Cena, WrestleMania. Oh, ich kann irgendwie noch nicht so ganz schreiben heute. 28 Bilder. Ach, da gibt es ja gar nichts. Eben. Was ist hier denn los? Na, da brauchst du gar nicht erst anfangen zu gucken, du, da ist nichts. Wahnsinn. Jetzt habe ich's, ich habe sein T-Shirt gefunden. Oh, verboten. Verboten? Ja, 403 forbidden. Egal. Bist du sicher, dass du dir gerade das Richtige anguckst? Glaub schon. Ich bin jetzt gerade auf promiflash.de. Wow. Und das ist interessant hier. Unter uns, Bruce Danell und DSDS Ursula sind dabei. Heimliches. Ach, guck mal, hier geht's hier um DSDS Kids oder was? Kann gut sein. So, lass uns mal weitermachen, den Spaß hier. Und MGK, Machine Gun Kelly, hat noch was ganz Schönes gesagt. Er meinte dann von wegen, er hat dann angesprochen, Außenseiter. Außenseiter wären doch die besten Menschen von allen und Außenseiter, er selbst wäre ein Außenseiter und der Außenseiter wird heute Abend dem größten Ego den Kampf ansagen und ihn fertig machen. Und John Cena ist halt der Außenseiter hier für ihn. Und Ach so. da gab es dann richtig starkes Buhen und der wurde schon vorher ziemlich ausgebuht, der MGK, weil der irgendwie zusammen mit der Frau auch nicht sehr sympathisch wirkte. Du wirst genau wissen, was ich meine, wenn du das siehst. Und er wurde dann richtig ausgebuht, als er das gesagt hat. Und dann kam noch John Cena und John Cena wurde noch stärker ausgebuht. Ich freue mich übrigens schon, wenn nächstes Jahr in New York, beziehungsweise New Jersey oder so ist. Da wird John Cena bestimmt fertig gemacht, wie nichts Gutes. Ja, das hoffen wir Und so, mal. naja, ich auch, ich auch. Das war klasse. Naja, kam John Cena rein. Dann kam der nächste Act. Und jetzt wurde es erst richtig schlimm. Flo Rida. Ich muss ja zugeben, ich fand die Songs von dem, die beiden, die er jetzt der WWE beigesteuert, gar nicht mal so schlecht. Ja, stimmt, ich fand die Songs eigentlich auch gut. Aber der Mann, der kann live nichts. Der war, glaube ich, schon mal bei Raw für irgend so eine Supershow oder so. Ich glaube, zum Geburtstag von ihm. War das zum Geburtstag von The Rock? Interessant, dass er jetzt schon wieder da ist. Vielleicht haben die irgendwie Kontakt zueinander. Auf jeden Fall ganz, ganz schrecklich. Ich meine, da war wieder Playback ganz laut und er hat immer mal so fünf Wörter einmal so zwischendurch gesagt, hat aber auch nicht immer alles gesagt. Ganz schrecklich. Dann kam dann noch diese eine Frau, die bei diesem Wild Ones mitgesungen hat. Die konnte, glaube ich, sogar singen, aber die wurde auch wieder mehr oder weniger übertont und Der Flowrider, der fühlte sich wohl so toll, der ist direkt mal ohne T-Shirt reingekommen. Der hat ja so einen ganz mies aufgepumpten Körper, was gar nicht schön aussieht. Es war einfach schrecklich. Der Bruder von Mason Ryan. Ja, so ungefähr. Das sah wirklich ganz schrecklich aus. Er fühlte sich ziemlich cool, das hat man gemerkt. Dann kamen dann noch so ganz komische Tänzerinnen all, die zugegebenermaßen nicht so schlecht aussahen. Und ja, dann war das zum Glück auch irgendwann vorbei nach zwei Songs. Die Tortur wurde beendet. Ja, ich habe mir das gerade extra nochmal angeguckt, du. Ich sollte Lob erhalten. Lob. Danke. Und dann kam The Rock rein, das Publikum wurde laut. Ist auch verständlich. Ja, natürlich. Und sehr schöne Szenen, als er dann im Ring ankam und so. Bilder, das versteht die WWE ja. Naja, gut, dann geht's weiter, das Singles-Match im Main Event. John Cena gegen The Rock. Das Match hat mich ganz stark an alte Attitude-Era-Zeiten erinnert, als es dann zum Beispiel The Rock gegen Stone Cold gab und so. Immer diese Matches, wo es Move nach Move gab, immer, ohne auch groß irgendwie was dazwischen und als dann immer wieder der Gegner da rausgekommen ist. So ein bisschen war das hier auch. War beim Take und Triple H auch fast so, oder? Ja, da ist es nur ein bisschen anders. Da ist mehr so Story drin. In diesen Matches ist das so, das war auch früher so, falls du die Matches mal gesehen hast, so Stone Cold gegen The Rock. Da gab es auch immer ganz am Ende hin immer. Eigentlich fast immer nur Finisher nach Finisher und jeder ist wieder raus, ne? So war das hier auch. Fand ich super. Once in a lifetime. Ja, hat sich gelohnt. Beide haben sich Mühe gegeben. Das Publikum war glücklicherweise voll dabei. Gab gute Aktionen und am Ende gab es eine sehr coole Szene. Also Rock hat vorher auch schon mal den People's Elbow gezeigt. Beim ersten Mal gab es dann Konter von Cena in den STF und so weiter. Und am Ende wollte Cena dann den People's Elbow zeigen. Mit Da wurde er ausgebucht, oder? seinem Schweißband, ja, auf jeden Fall. Ja, weil das habe ich jetzt gerade noch in den Highlights gesehen. Und naja, er ist dann direkt reingelaufen in The Rock, in den People's Elbow. Das war eine sehr tolle Szene, diese Endszene. Und das war dann der Sieg für The Rock. Überraschend, hatte ich nicht In mit den People's gerechnet. Elbow? Du meinst wohl Rock Bottom? Genau, Entschuldigung. Der People's Elbow wollte von John Cena gezeigt werden in seiner Version. Und dann lief Cena natürlich in den Rockband von The Rock. Ja, klar. Ja, 30 Minuten 34. Damit ist das längste Match Hell in a Cell, das zweitlängste hier der Main Event. Und danach kommt WWE Championship Match. Das ist also sehr gut alles gelegt worden so. Ich habe dem Match 4 Sterne gegeben. Und ich werde mir das heute auch nochmal mit viel Spaß angucken. Ja, dann gebe ich auch mal 4. Hat zwar nichts mitbekommen, aber okay. Ja. Naja, und Cena saß da dann niedergeschlagen auf der Rampe und The Rock hat gefeiert. Da gab es Aha. nichts Besonderes mehr. Ich habe noch gewartet, ob vielleicht noch ein Brock Lesnar oder ein Batista reinkam. Dem war nicht der Fall. Dann gab es noch ein bisschen Feuerwerk, wenn ich mich nicht täusche. Und das war's mit WrestleMania. Und am Ende, wenn ich es jetzt nochmal so durchgesprochen habe, erstmal muss ich gucken, wer wie getippt hat. Was hast du denn getippt? The Rock. Das gibt's auch nicht. Wir haben Doch. beides Cena getippt. So, ich habe jetzt wahrhaftig 4 Punkte getippt. Das ist ja der Wahnsinn. Thomas hat 6 und du hast 7. Gut, du hast unser Tippspiel gewonnen. Wow. Ja. Mehr würde mir dazu auch nicht einfallen. Welch eine Ehre. Aber wirklich, du tippst besser als wir alle. Ja, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, muss ich wirklich sagen, WrestleMania war gut. Kann ich echt nichts anderes zu sagen. Ich meine, es gab jetzt kein Match, wo ich wirklich gesagt habe, das war langweilig. Es gab jetzt so ein, ich meine, der Opener war natürlich nicht so, wie wir das wollten, aber man hat sich zumindest keine Sekunde gelangweilt. Das Steven-Match ging vielleicht sogar auch noch. Da gab es dann noch Mieses. Nichts. Das ist es ja. Nein. Ja, gut, ich würde vielleicht sogar sagen, das Schlimmste an Langeweile kam vielleicht sogar in dem 12. Man Tag Team Match auf, aber es ging alles auch noch. Also eigentlich war man durchweg ganz okay unterhalten und es gab dann halt diese 3 Matches, die das rausgehaut haben und überdurchschnittlich gut waren. Ja, ich finde halt das mit Brian, dass er so schnell verloren hat, ist für mich das Schlimmste im ganzen Event, aber dann ist kontinuierlich gestiegen und Hell in a Cell war für mich das Match des Abends. Es ist schade. Im Nachhinein, ja, man hätte die beiden Musikperformances wegkicken sollen und dafür die Zeit und Es machte keinen Sinn. Ich hätte mir gewünscht, irgendwie Cena singt seinen Song live oder irgendwie sowas. Das hätte mehr Sinn gemacht. Es wäre doch auch cool gewesen, wenn man zum Beispiel die zwei Musikauftritte weggenommen hätte, dann bei wer war das? Bei Heath Slater. Wer waren da noch dabei? Und Flowrider hätte man zum Beispiel noch Brodus Clay rauskommen lassen können und ein kleines Squash-Match machen können. Oh ja, wir haben auch was ganz vergessen, ne? Hattest du Brodus Clay noch gesehen? Nein, das steht hier auch nicht. Nee, ich find's hier gerade, ehrlich gesagt, auch nicht. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich diesen Albtraum noch ganz... Noch einigen kleinen Promos für Brodus Clay von Lillian Garcia angekündigt. Ganz schrecklich. Brodus Clay kam raus, blieb allerdings an der Rampe stehen mit seinen beiden Tänzerinnen. Ganz schrecklich. Er hatte kein Match. Er meinte von wegen, wir machen jetzt mal was Großes. Wir rufen jetzt alle mal unsere unsere Mama an. Und er hat dann seine eigene angerufen. Man von wegen, ach, die ist ja Backstage. Und dann kam die raus. Wie diese Dame mit ihrem etwas breiteren Hinterteil dargestellt wurde, möchte ich jetzt gar nicht erst ansprechen. Das ist viel zu schrecklich gewesen, um darüber zu reden. Und sie hatte ihren Tanzclub oder was auch das war, dabei. Dann kamen da noch irgendwie 10 Leute raus, die genauso aussahen wie die Mutter und tanzten da eine Runde mit ihm. Und das war einfach so lächerlicher. Will ich jetzt gar nicht drüber reden. Nee. 5 Minuten, also er hat bestimmt 5 Minuten getanzt. Das Promo, das ging bestimmt an die 5 Minuten. 5 Minuten plus 10 Minuten Musik, also dann hätte man ja noch hier die 10 Minuten bei World Heavyweight Title Match ein. Ballern können, so wie wir das vorhin gesagt hatten. Ja. Schade. Insgesamt muss ich aber sagen, Daumen nach oben. Also 3 Matches über dem Durchschnitt, durchweg unterhaltsam, einmal peinlich, dann Brodus Clay. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also schon allein wegen Taker gegen Triple H muss ich schon sagen, dass es großartig war. Mhm. Ja, und ich meine, das WWE Championship Match war von der Story toll und das Rock gegen Cena, das ist einfach once in a lifetime. Das muss einfach sein. Das war von der Atmosphäre toll und so weiter. Das war schon gut. Mhm. Also es hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall, du. Auf jeden Fall. Ja. Oh, da hab ich gerade ein schönes John Cena-Foto. Da wurde auch schön gesagt, fuck Cena in his new shirt. Ich finde das eigentlich ganz okay. That nigga looks like House of Pain in that shirt. Haha. Ah, ich sehe, sehr du hast den Smackdown-Song direkt hier gepostet, dann kann ich dir ja gleich erstmal hören. Ja. Und hast mir den auch noch mehr geschickt. Bing. Das haben jetzt alle gehört. Ah, ja, das Bild kenne ich. Das habe ich heute Morgen auch schon gesehen. Funny WWE. Oh. Jetzt muss ich erstmal die WrestleMania verteidigen, weil wieder einer sagt, war scheiße bis auf Punk und Jericho. Und Rock vs. Cena schlecht. Ja, schrecklich, ne? Mhm. So, das waren wir. Hast du noch irgendwelche Informationen, die du uns unbedingt mitteilen möchtest, mir oder was, irgendwelche Fragen? Eigentlich nicht. Das ist doch klasse. Ja? Wir reden schon ewig lang und ich muss den ganzen Spaß auch noch hochladen. Mein. Das ist immer so ein Spaß. Also, klar, ich fand's nicht parallel gut. Taker gegen Triple H war auch gut. So, wir gucken nochmal ganz kurz, ob schon irgendwelche News gibt. Was ist da eine gute Seite, wo man mal nachgucken kann, eine englische? Torch.com. WrestleMania Live Tweets, WrestleMania Pay-Per-View Roundtable, Pay-Per-View Reacts, nix. Ob Ringside wohl schon aufgenommen hat, gucken wir gleich. So, möchten wir die letzten Worte sprechen, bevor wir die Leute hier noch einschläfern? Die letzten Worte. Ich überlasse dir die letzten Worte, ich rede nie letzte Worte, also darfst du das machen. Gib dir Mühe. Okay. Und wenn ich jetzt versau was dann? Dann bekommst du eine zweite Chance. Okay. Ja, also ich hoffe, euch hat allen die... Nennt ihr das Review oder Nachbesprechung? Das ist ein Review hier. Ich hoffe, euch hat allen die Review hier gefallen und hoffe auch, euch hat WrestleMania gefallen und wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall angucken. Ist schon. Auf jeden Fall Triple H gegen Undertaker. Voll der Werbeslogan jetzt hier. Nein, Matthias arbeitet nicht bei Sky. Nein, nicht wirklich. Sag Tschüss. Tschüss.